Damit herzlich willkommen zu Dropkick Drummer Nr. 106. Hallo Thomas. Bonjour Amador. Heute endlich auf dem... Ich hätte Palim Palim gesagt. Ja, das wäre nicht gut gewesen. Heute endlich auf dem neuen Telefon und wir hören gleich ein schönes Rauschen im Hintergrund. Thomas, was machst du wieder? Ich fange jetzt an, Tee zu kochen. Ach so. Ja, okay. Es ist 15 Uhr. 15 Uhr ist bei uns diesen Teezeit. Hast du keinen Tee? Nee, ich kriege hier generell keinen Tee. Du hast den Service da nicht gut im Griff. Warum kriegst du keinen Tee? Weiß ich nicht. Ich werde jetzt mal ganz laut rufen. Mama! Machst du mir Tee? Gleich kommt Tee. Okay. Das war ein Service. Ja, das ist, aber das musst du aber auch im Griff haben. Also um 15 Uhr ist immer Teezeit. So, das war der Wahnsinn-Service hier. Ja, Tag Thomas. Du hast heute eigentlich ein neues Handy. Palim Palim. Ja, das Handy habe ich schon länger, aber ich habe... Damit angerufen. Da gibt es auch eine Wrestling-Verbindung dazu. Ich habe jetzt gestern, weil ich bei dem neuen Handy noch keinen Vertrag habe und auch noch nicht weiß, ob ich einen Vertrag mache, habe ich mir diese extra Prepaid-Karten besorgt. Und als ich mir das Handy gekauft habe, waren aber nur 10 Euro Guthaben. Das heißt, da habe ich mir auf den Internetseiten der Telekom 250 Euro Karten bestellt. Und eine davon habe ich jetzt quasi benutzt, sodass ich damit auch mal telefonieren kann. Das heißt, also wenn wir heute eine Stunde telefonieren, wird es für dich richtig teuer. Nee, das glaube ich nicht. Das kostet irgendwie, weiß ich nicht, 9 Cent oder so pro Minute. Du müsstest dann 9 mal 60. Was ist 9 Euro mal 60? 5,40 Euro? Na. Nee, ne? Nee, das kann er eigentlich nicht. Doch, das kann. Oder sind es... Das war, nee, es sind 54 teuer, Cent. Quatsch. 54 Cent, Entschuldigung. 54 Cent, Entschuldigung. Ja, das meine ich doch. Das ja. Also von daher ist es wahrscheinlich günstiger als mit Vertrag. Ich teste das im Moment erstmal und dann, ich habe ja noch das andere Handy und den Vertrag fürs andere Handy, den kündige ich auch noch nicht, weil ich das manchmal auch zu Hause zum Surfen nehme. Da ist das mit dem etwas größeren Bildschirm schon besser. Dieses Handy ist hauptsächlich, dass du da, wenn ich unterwegs bin, weil das ist relativ klein und kompakter und wenn ich dann noch BlackBerry oder so dabei habe, dann kann ich das trotzdem noch ganz gut in der Hose unterscheiden. Aber du hast jetzt noch nicht die Verbindung zur UFC von mir gehört, als ich die Extrakarte abgeholt habe. Ich habe die Extrakarte ja bei der Telekom bestellt und dann lag bei mir am Donnerstag ein Zettel im Postkasten. Die hätten das Paket, da habe ich mich schon gewundert, warum das ein Paket ist, die hätten das Paket in einem Paketshop abgegeben. Und bei dem Paketshop stand Grenzweg 7. Also ein paar Häuser irgendwie weiter. Oh, jetzt hört er seine Adresse hier raus. Naja, die wissen ja nicht, in welcher Stadt und in welchem Stadtteil gibt es da mehrere hier. Und die Nummer wissen wir ja nicht. Aber Grenzweg 7 stand da jetzt. Ach, da bist du doch schon öfter vorbeigekommen. Da ist doch nichts von der Post. Da kannst du doch keine Pakete abholen und nichts. Aber da gibt es einen Laden, der heißt Pro Fight. Da bin ich schon öfter dran lang gelaufen. Da kann man sich so Klamotten und Zubehör für Kämpfe kaufen. Also so Karate, diese Gis, diese speziellen Klamotten da und irgendwie vom Boxen die Handschuhe und Kopfschutz und so ein Zeug halt. Und dann bin ich da am Morgen irgendwie vorbei und dachte, mal gucken, wann die aufhaben. Und dann stand da tatsächlich, dass die auch ein Paketshop sind. Dann bin ich nach der Arbeit dahin, weil die erst um 11 Uhr morgens aufmachen. Kämpfer stehen wohl scheinbar nicht so pünktlich richtig auf. Und dann bin ich da mal reingegangen und dann fand ich das schon lustig. Dann hingen da an der Wand schon alle die T-Shirts, die man immer bei den UFC-Kämpfern sieht. So Tap-Out und BB-Pen und alles. Hättest du ja mit deinem UFC-T-Shirt eigentlich reinkommen müssen? Und vorne, ja, hätte ich das gewusst schon. Und vorne war auch so ein Handschuh, so ein, den der Undertaker auch immer hat, nur dann halt ein UFC-Handschuh auch mit einem großen UFC, so auf diesem Kassentisch. Und dann gucken die aber schon, und da habe ich schon gesehen, da war irgendwie eine Mutter mit einem kleinen Kind in den Laden. Ich dachte mir, das ist wahrscheinlich doch auch irgendwie so ein Paketladen. Die Mutter kauft dann für dieses kleine Kind bestimmt da nicht irgendwelche Kampfhandschuhe oder was. Und haben die mich gesehen, haben die auch wohl schon gedacht, na, der guckt so komisch, der hat mir bestimmt ein Paket abholen. Und dann habe ich da das Paket abgeholt und dann hat er mir das Paket überreicht. Und ich guckte mich schon die ganze Zeit so um. Und dann sagt er, Sie können auch Pakete hier hinbringen. Wir sind ein Paketshop, auch wenn wir nicht so aussehen. Das fand ich ganz witzig. Und dann meinte ich aber noch so, nee, das sieht hier alles mehr nach UFC aus. Und ich glaube, da hat er sich ein bisschen beleidigt gefühlt. Da hat er nämlich gesagt, ja, nee, das ist hier allgemein Kampfsport. Also ich weiß gar nicht, ob im UFC so ganz recht war. Aha. Ja, das ist die Verbindung zwischen meinem Telefon bzw. meiner Telefonkarte und den Mixed Martial Arts. Ja, das ist wieder eine Geschichte aus Thomas weitem Leben. Es wird ja in 2022 gibt es eine Biografie von Thomas, da wird ja jetzt schon fleißig für vorbereitet und hier gibt es die Geschichten zuerst, bevor sie überhaupt hier irgendwie erscheinen. Jawohl. Ja, so, dann gibt es Breaking Updates, Breaking News zu der SmackDown World Tour 2010 im November, ja. Zu der ich ja nach Köln gehe, da gibt es nämlich sehr, sehr tolle Nachrichten, habe ich heute vor knapp einer Stunde gelesen. Ich habe noch nichts gelesen, da bin ich mal gespannt. Ja, und zwar, es sind die ersten Matches angekündigt, fangen wir mal bei den, noch etwas nicht so fantastische Neuigkeiten an. Ja, was halt nicht fantastisch. Also, es wird in allen drei Städten, so weit ist das momentan hier, kann sich natürlich alles noch verändern, World Heavyweight Title Match Kane gegen Undertaker geben. In allen drei Städten. Hier steht sogar noch No Disqualification mit dran. Also, ja gut, auf die Matches kann man ja nicht, kann man nicht immer. Das haben wir ja noch nie erlebt. Doch, das haben wir, das haben wir. Doch, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dass er den Undertaker Doch, das haben wir schon mal erlebt, und zwar in Köln, auch ebenfalls in Köln im November, als es da hieß, Triple H und Undertaker gegen Legacy und Brett gegen Jeff im Ladder Match und so. Nee, Ladder Match nicht. Auch No Disqualification. Da war es dann ja auch so, als dass es da wirklich kam. Ja, das kann sein, aber also auf das Match sollte man trotzdem, weil häufig das halt nicht so kommt, sich setzen. Aber was gut ist, wenn sie den Undertaker ankündigen, dann ist da eine gewisse Chance, dass er dabei ist. Ja, der Kane ist jetzt schon etwas länger angekündigt, der Undertaker ist angekündigt, seit er beim SummerSlam zurückgekehrt ist. Für die irgendwie SmackDown-Tour durch England, die irgendwie kurz vorher ist, da sind doch Undertaker und Ray explizit nicht dabei. Da hatte ich irgendwas gelesen. Das kann ich dir nicht sagen. Da hast du aber Glück gehabt. Also hoffe ich mal, dass man weiß ja nie, ist ja immer noch so, dass mit Verletzungen und so. Ja. Aber das ist ja auch nicht mehr so lange hin. Das könnte dann ganz gut werden. Ja, mal sehen, ne? So, dann soll ebenfalls in allen drei Städten ein Singles-Match stattfinden zwischen Rey Mysterio und Alberto Del Rio. Wenn das so stattfindet, könnte das ein sehr, sehr gutes Match werden. Oder das finde ich auch, ja. Alberto Del Rio, der braucht noch ein bisschen Ringerfahrung, aber bis dahin ist ja auch eine Weile. Ja. Und hoffentlich, also die werden den Ringeinmarsch von ihm ja sicherlich nicht mit dem Auto machen. Sehr unwahrscheinlich. Aber hoffentlich überlegen sie sich ein bisschen was für die Hausshows, dass er da ähnlich wie jetzt bei den Fernsehsendungen als Superstar rauskommt. Ja, mit dem eigenen Ring-Announcer, das wäre natürlich nicht schlecht. Ja. Ist noch da? Ja, natürlich. Warum sollte ich weg sein? Ist noch ein bisschen abgehackt. Vielleicht liegt das an meinem Telefon. An mir liegt es nicht. Also Alberto Del Rio, muss ich sagen, da bin ich ja ein bisschen neidisch, den würde ich auch gerne noch live sehen. Außerdem noch in meiner Sammlung, aber... Ja, es fehlen noch einige, die kommen in deiner Sammlung. Denn es sind ja jetzt einige Leute mehr angekündigt. Ich hoffe übrigens auch noch, dass Kaval mitkommt. Der ist ja jetzt auch... Fertig? Ja. Nee, ich muss noch kurz... Achso, ich dachte gerade jetzt, du wärst weg, aber du hast einfach noch nichts gesagt. Ich muss nur kurz hier diese Kandis in das Fall. Ach Gott. Jetzt bin ich fertig. Ich hoffe, dass Kaval noch mitkommt. Der ist ja jetzt auch offiziell anscheinend bei SmackDown angestellt. Ja, das finde ich gut, weil der passt besser zu SmackDown als ja. Ja, da würde ich mich auch drüber freuen, wenn der kommt. Jetzt kommen aber die eigentlich guten. Exklusiv nur für Köln wird kommen John Cena. Für SmackDown? Ja, aber exklusiv nur in Köln. Nicht in Nürnberg, nicht in Mannheim, nur für Köln exklusiv. Vielleicht machen sie da irgendwas mit seinem Film. Das ist möglich. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Und es sind weitere Leute für alle drei Städte ebenfalls von Raw angekündigt worden. Mhm. Einmal Nexus. Auch für Köln. Na, für alle drei Städte. Für alle drei, ah ja, okay. Und Bret the Hitman Hart. Oder legen sie sich aber gut ins Zeug. Ich vermute, wenn sie solche Ankündigungen jetzt machen, dass der Ticketverkauf bisher ziemlich schlecht war und dass sie jetzt begriffen haben, dass sie doch ein bisschen was Ordentliches bringen müssen. Das finde ich eine gute Sache. Also das ist ja fast, also nachdem man am Anfang die Karte so von SmackDown dachte, da dachte man ja, naja, da musste nicht unbedingt hin. Aber speziell Nexus ist natürlich interessant. Und Cavall ist interessant. Ja, Cavall ist ja noch nicht angekündigt. Alberto Del Rio ist interessant. Ja, Cavall ist ja noch nicht angekündigt. Cavall kann man noch nicht sagen. Die man vorher noch nie gesehen hat. Ja, genau. Also Nexus bin ich mal sehr gespannt. John Cena macht auch immer gut Stimmung. Bret Hart habe ich auch noch nie gesehen. Da bin ich auch sehr gespannt. Dann hat das jetzt auch eigentlich einen Sinn, dass ich da ein T-Shirt von dem Menschen her habe. Stimmt, Bret Hart hatte ich ja hier in Hannover gesehen. Das hattest du noch nicht gesehen. Der ist bei Live-Shows, wenn sie das vernünftig machen und ihm dann irgendwie so ein bisschen was geben, als Special Enforcer oder so, dann ist er richtig gut. Ja. Das macht ja richtig Spaß. Weiterhin angekündigt sind, ich lese das einfach mal vor, Lay Cool. Ja, die muss man nicht haben. MVP? Obwohl die Layla, die ist ja gut, muss man ja wirklich sagen. Also die ist ja, spielt ihre Rolle perfekt. So vom Wrestlerischen ist sie nicht top, aber gibt sich immer Mühe. Ja, da wird es dann halt irgendein Match von Gim und hoffentlich ein bisschen Mikro-Zeit. Ja. MVP? Drew McIntyre? Hab ich auch noch nie gesehen, ja. Freue ich mich auch drauf. Dolph Ziggler? Ganz viele, ne? Was? Ganz schön viele Leute, ne? Ja, schon einige, wird recht lang sein, denke ich mal. Ja. Dolph Ziggler, Kofi Kingston, CM Punk. CM Punk und Big Show. Das ist so das Programm, was jetzt auch ist. Das sind die bisher angekündigten. Was natürlich nicht alles, das hinherkommt. Das sind eigentlich von der Hausshow viel zu viele Leute. Mhm. Aber vielleicht machen sie irgendwie so ein. Das wäre natürlich eine tolle Sache, ne? Wenn sie mit Nexus irgendwie so ein Elimination-Style-Match machen würden. Das wäre fantastisch, das wäre genial. Sowas, Elimination-Matches liebe ich ja sowieso. Ist das nicht die Survivor Series Tour? Nein, das nennt sich jetzt World Tour. Da ist die Survivor Series ja zu der Zeit, als das hier angekündigt wurde, ja gar nicht gab. Da wurde es dann ja mal abgeschafft, deshalb wurde es jetzt die SmackDown World Tour genannt. Aber es ist ja im Prinzip trotzdem die Survivor Series Tour nach und nach der Survivor Series, glaube ich. Ne? Die ist, glaube ich, der Pay-Per-View ist vorher oder ist der hinterher? Ich weiß gar nicht, ich muss gerade mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall eine World Tour. Es ist keine Survivor Series Tour. Aber cool wäre es natürlich. Die Frage ist, was macht man mit John Cena? Steckt man den im Match oder etwa nicht? Oder mal sehen. Hm? Ich denke schon, dass der dann auch wieder ein Match machen wird. Ja, die Frage ist natürlich. Es gibt ja jetzt heute wohl einige Aufführungen seines Films in deutschen Kinos. Aha. Oder weiß ich nicht, am Sonntag oder ich weiß nicht wann. Ja, ich muss hier gerade mal umbauen, du. Alles live. Einmal der Mikroumbau hier. Du kannst weitersprechen. Ich bin gerade am Essen. Ach so. Ich hoffe, du kriegst zu deinem Tee auch einen Keks. Nee, ich kriege hier gar nichts. Ich hab hier den Tee gerade geliefert bekommen und ich muss das hier gerade ein bisschen umbauen, weil sonst komme ich hier an den Tee gar nicht ran. Das wäre ein bisschen blöd. Ach so. Ja. So. Das ging aber schnell mit der Telelieferung, wenn ich das mal sagen darf. Ja, gut, ne? Ja. Doch ein ganz guter Service hier. Ja. Achso, wo waren wir gerade? Bei dem Film von John Cena, ne? Ja, mit den Aufführungen hier. Also es gibt irgendwie so eine, die haben jetzt, die WWE arbeitet jetzt wohl nicht mehr mit dem anderen Vertrieb zusammen, sondern vertreibt ihre Filme selber in Amerika. Und in Deutschland haben sie eine neue Firma, die sich da um diesen Vertrieb kümmert. Zuerst jetzt für diesen Legendary-Film. Und da gibt es wohl so eine Kinokette, UCI heißt die, die einige Kinos haben und die machen wohl eine einmalige Aktion, dass die heute oder morgen den Film um 17 Uhr aufführen in den Kinos. Die haben aber kein Kino in Hannover und auch nicht in Emmen. Bei euch ist das nächste Wilhelmshaven. Aber der Film soll wohl, und das fand ich dann sehr gut, der soll wohl am 1. Oktober schon in Deutschland auf DVD erscheinen. Und so wie ich die Trailer bisher einschätze, glaube ich, den werde ich mir wohl mal zulegen. Ich habe hier gerade den Gesamtumbau hier in Gange. Ja, das macht ja nichts. Wäre das denn eine DVD die, die dich auch interessieren würde? Oder sagst du, nee, muss ich nicht sehen? Nee, natürlich, da haben wir, das haben wir ja in irgendeiner Sendung, vielleicht sogar die letzte, auch schon mal besprochen. Also die werde ich mir dann auch auf jeden Fall zulegen. Und die gibt es, wie gesagt, schon am 1. Oktober. Also das ist sehr, sehr früh, finde ich. Der Film wird auch in Wilhelmshaven gezeigt? Ja, also wie gesagt, es gibt diese Kinokette UCI und die haben ein Kino in Wilhelmshaven. Ich weiß nicht, ob die jetzt in jedem ihrer Kinos das zeigen oder nicht. Ob sich das lohnt in Wilhelmshaven, das will ich auch fast bezweifeln. Brauchst du nicht weitergucken, Emmen ist auch nicht dabei, gut, brauchst du nicht weitergucken. Und da ist mir noch aufgefallen, Wilhelmshaven. Ja, ob sich das lohnt in Wilhelmshaven, will ich auch fast bezweifeln, aber egal. Nee, also deshalb da extra hinfahren oder so, das macht keinen Sinn. Da kann man ich meine noch nicht hinfahren, ich meine nur... Da kann man besser auf die DVD dann machen. Nee, ich meine noch nicht hinfahren, ich meine generell jetzt, ob da genug Leute irgendwie für so eine Kinoführung kommen oder ob das dann letztlich 5-6 Leute bleiben. Es gehen ja heutzutage sowieso relativ wenig Leute ins Kino, deshalb glaube ich, das macht dann keinen Unterschied, ob da 20 Leute jetzt für den Film kommen oder für irgendeinen anderen Film. Ich denke, das ist mehr, um das so ein bisschen als Marketing-Promotion für die DVD zu haben. Aha. Wir sind hier wieder heute schrecklich ungeplant jetzt mit diesem Teelieferung hier. Ich muss das hier nochmal umbauen. Thomas, du Alleinunterhalter, mach mal was. Kannst du mich denn verstehen? Ich kann dich super verstehen, ja. Du mich hoffentlich auch. Dann will ich dir kurz erzählen, während du da umbaust. Ich war ja heute Vormittag beim Einkaufen und ich probiere gerade und die schmecken super. Die Firma Milka, die machen ja sonst reine Schokolade, die scheinen jetzt auch so ein bisschen in die Keks-Ecke zu gehen. Da habe ich mir heute ein Paket, das nennen die Schoko-Wafer, gekauft. Da habe ich jetzt gerade, die habe ich jetzt zum Thema aufgemacht und da habe ich jetzt gerade einen von gegessen. Das sind so, die sehen aus wie irgendwelche großen Taler mit Schokolade ummantelt und da drin sind solche Waffeln noch drin. Schmecken super lecker, würde ich dir auch empfehlen, mal einzukaufen. Das hat jetzt sehr viele Leute interessiert, aber egal. Ja, man muss schon auch mal Ernährungstipps hier geben, ne? Ernährungstipps, oh, okay. Milka Choco Wafer. Ist das jetzt eigentlich schon Werbung? Kriegst du dafür jetzt von Milka Geld? Nee. Oder ich? Leider nicht. Nee, wenn, dann kriege ich das ja sowieso. Ach so. Ja. Ich habe mir heute auch noch eine Konzertkarte gekauft. Was denn? Und zwar werde ich im Februar, ist das erst, die verkaufen jetzt schon Karten fürs Konzert im Februar, von Philipp Poisel hier in Hannover. Mhm. Da werde ich hingehen. Hast du da das neue Album von? Das neue Album habe ich, ja. Ist das was? Das ist hervorragend. Und das erste Album habe ich mir heute beim Marktkauf besorgt, weil ich zum Einkaufen gesehen habe, das hatten die für unter 10 Euro und da habe ich gesagt, das holst du nochmal dazu. Aha. Und das habe ich noch nicht ganz durchgehört, was ich bisher gehört habe. Gefällt mir auch sehr gut. Aber das Neue ist ganz, ganz hervorragend. Ja, das ist auch schön. Mal gucken, deshalb habe ich gesagt, so, jetzt hast du die beiden Alben von denen, jetzt kannst du auch mal auf ein Konzert. Das war auch ein Konzert, was dann nicht so überteuert war. Das waren irgendwie, weiß ich nicht, 23 Euro. Mhm. Für die großen Konzerte bezahlt sie ja sonst häufig 40, 50 oder noch mehr. Was kostet das Virginia jetzt eigentlich? Da muss ich mal gucken. Und den Karten, das war auch so in der Ecke. 20 Euro, das ist so. Ich glaube, der Philipp Poisel, der ist ja ein bisschen bekannter schon oder ein bisschen nicht bekannter, erfolgreicher von den Plattenverkäufen her. Ja. Das Virginia jetzt kostet 23,30. Mhm. Also ist dann noch 1-2 Euro günstiger als Poisel. Okay. Ich habe letzte Woche, deshalb war ich am Freitag absolut übermüdet bei der Arbeit. Ich habe mir letzte Woche meine Lieblings-Late-Night-Show im Fernsehen, weil da die neue Staffel angefangen hat. Ups, bist du noch da? Ja, ich bin immer noch da, Thomas. Ja, Telefon ist nur gerade runtergefallen, ist mir aus der Hosentasche gefallen. Ich habe mich gerade hingesetzt. Oh Gott, oh Gott. Aber macht ja nichts. Das ist ja ein stabiles Telefon. Ja, ja. Und, also ich bin mal gespannt, ob Thomas nächste Mal noch mit diesem Telefon anruft oder ob es dann schon wieder was anderes ist. Bitte? Nichts. Also am Donnerstag habe ich mir da kam die erste Folge aus von der neuen Staffel von Inas Nacht, die habe ich mal angeguckt, deshalb war ich am Freitag so übermüdet, weil das wirklich bis, weiß ich nicht, 4:01 oder was ging. So lange gucke ich normalerweise in der Woche, wenn ich arbeite, nicht Fernsehen. Und da hatte der auch einen Live-Auftritt, der war auch sehr, sehr gut. Und jetzt gucke ich mir den mal selber live an. Aha. Thomas, wollen wir jetzt endlich mal mit den Weeklies anfangen? Ja, jetzt wo wir schon 20 Minuten telefonieren, bevor das Geld mehr ausgeht, sollen wir das nochmal machen, ne? Achso, nee, eine Frage hätte ich ja noch. Hast du eigentlich gerade Zugriff aufs Internet? Ja, habe ich. Ich soll Und kurz warten, ich muss zwar eben hier den Browser öffnen. geh mal auf die Seite. Sag mir Bescheid, wenn ich dir den Namen Ja, nenne. so schnell geht das hier alles nicht. Ist alles Netbook hier. Das ist alles etwas. So, wo soll ich denn gerne hin? So. Und zwar geh mal auf www.cate mit C, Cate, Ja. minus evans.de. Evans, wie so geschrieben? Achso, nee, Evens. Nochmal. Evens. Punkt. .de. Okay. Schwierig, schwierig. Seitenladefehler. Kannst du mir das nochmal? Buchstabier mal, was du eingegeben hast. Cate minus. Nee, nee. C, C, C wie Cäsar. Kate. Ja, habe ich. Cate minus Ja. Evins. Nicht I, E. Ach so. Ist alles sehr schwierig hier. Ach, da haben wir es ja. Aha. Guck dir das mal an, was sagst du dazu? Enter the site. Starte doch mal irgendein Video oder so. Kannst du ja mal im Hintergrund laufen lassen. Die ist so unbekannt, da kriegen wir bestimmt keine Abmahnung hier in der Sendung. So läuft das. Ich tritt. Thomas. Als ich in die Stadt gelaufen bin, bin ich nämlich an so einem, weiß ich nicht, das ist so eine Mischung aus, das nennt sich Sportsbar, sieht aus wie eine Mischung aus Café und Kneipe. Die machen wohl immer Bundesliga-Übertragungen, leider keine Wrestling-Übertragung. Und da stand groß dran an dieser, an dem Café da, dass da heute irgendwie Live-Musik wäre mit Eintritt frei. Und dann habe ich den Namen da gesehen und dann dachte ich, oh, guckst du mal ins Internet. Und die da im Internet ist, die ist das wohl. Die scheint wohl irgendwie so ein paar eigene Stücke zu haben und dann ziemlich viel Akustik-Cover-Songs irgendwie zu machen. Und so was nicht. Ganz unterschiedliche Sachen. Ob das jetzt Oasis oder Lady Gaga oder sonstiges ist. Ja, kannst ja mal hingehen, ist ja kostenlos, Soll ich ne? da war jetzt meine Frage, was empfiehlst du mir? Soll ich da hingehen oder soll ich lieber zu Hause bleiben und Boxen gucken? Boxen ist natürlich eigentlich wichtiger, ne? Ach, geh mal hin, ist ja kostenlos. Kann ja nichts Aber schief Boxen gehen. ist ja Wenn auch. es zu schlimm wird, kannst du ja abhauen. Boxen kannst du dir in der Wiederholung angucken. Wird das wiederholt? Keine Ahnung. Der Klitschko kann? Ach, keine Ahnung. Ist, glaube ich, im Stadion in Frankfurt, ne? Ist wieder vor irgendwie 50.000 Leuten. Thomas, wir wollen jetzt so langsam mal hier anfangen. Wir sind doch schon mittendrin. Ja, ich meine mit den Weeklies, das ist ja unser eigentliches Thema. Raw vom 6.9.2010. Hast du geguckt? Ja, hast du? Geguckt. Was? Hat mir, Ja, brauchst du muss jetzt auch ich nicht zu jetzt in sagen. der Wir Woche gehen das gleich gucken, erstmal hat durch, deutlich ja? besser gefallen als in der Vorwoche. Wir wollen das erstmal durchgehen, Thomas. Du brauchst jetzt auch kein Fazit geben. Es beginnt mit einem Nexus-Promo. Die gehen mit ihren Aktionen gegen Undertaker und die anderen WWEs das ein bisschen an. Barrett sagt, dass er die Sixpack Challenge gewinnen wird bei Night of Champions. Randy Orton kommt dazu und droht Wade Barrett mit dem RKO bei Night of Champions. Und daraufhin kündigt der General Manager via E-Mail ein paar Single Matches für heute Abend an. Und zwar Justin Gabriel gegen John Cena und Randy Orton gegen Wade Barrett. Nexus darf dabei nicht am Ring stehen. Und die beiden Gewinner dieser zwei Matches werden in der nächsten Woche, also kommenden Montag Nacht, gegeneinander antreten. Sehr gutes Also, erstes Promo. Hat mir gut gefallen, muss ich sagen. insgesamt fand ich das Segment gut. Ich finde das gut, dass jetzt, wo der Sheffield verletzt ist, dass Justin Gabriel gepusht wird, weil der ist für mich vom Wrestling her der Beste aus der Gruppe. Und ich fand das Promo von ihm auch überraschend gut, War weil da insgesamt war sehr er. gut. Haben eigentlich Das alle war. Nexus-Mitglieder was gesagt. War sehr gut. Und Heath Slater, dieses Promo da. Als er gesagt hat, er hätte den Sheamus gepinnt, das fand ich, war nicht so clever. Weil da sah natürlich irgendwie Sheamus schwach aus und normalerweise müssten wir jetzt nächste Woche irgendwie Sheamus gegen Heath Slater machen und Sheamus vernichtet dann Heath Slater. Ja, mal sehen, was passiert, ne? Weil sonst sieht der Champion schwach aus. Ja, nächste Woche ist ja Roulette, da könnten wir das Match ja machen. Das wird witzig. Und es ist eine Insel, es ist eine neue Season beginnt. Ich weiß nicht, wie man das in der WWE mit den Staffeln macht, ob alle 100 Folgen eine neue Staffel beginnt. Auf jeden Fall wurde so die Werbung da gemacht. Ich glaube, das hängt in den USA tatsächlich irgendwie von den Anfangszeiten irgendwie im Monat fest. Da gibt es bestimmte Zeiten, wo dann auch besonders stark auf die Einschaltquoten da irgendwelche Messungen stattfinden. Und ich nehme an, das hat dann irgendwie was auch zu tun mit den Werbekosten für die Werbepausen. Also ich glaube, das legen die gar nicht selber fest, sondern das kommt von den Fernsehsendern. Ach so. Okay. Chris Jericho kommt zu seinem anstehenden Match raus. Der GM meldet sich da direkt in dem Entrance und spricht nochmal an, dass Jericho und Edge ja letzte Woche da aus diesem 5 gegen 5 Eliminierungsmatch gegen die Nexus sich da selbst eliminiert haben. Und sagt, dass es da Folgen geben wird heute. Nämlich werden Chris Jericho und Edge beide ein Match haben und wenn sie das verlieren, dann scheiden sie aus der Sixpack Challenge aus und das Match von Chris Jericho kommt direkt als nächstes, zwar gegen John Morrison. Und John Morrison besiegt Chris Jericho via Starship Pain. Ein wirklich gutes Match, 3 Sterne von mir. Ja, ein bisschen kurz, aber sehr gut. Und Chris Jericho ist raus. Aus der Sixpack Challenge. Ist er damit jetzt auch, weil er ja gesagt hat, wenn er den Titel nicht gewinnt bei Night of Champions, tritt er zurück. Ist er damit jetzt auch retired? Tja, man weiß es nicht. Haben sie nicht so richtig gesagt, ne? Nee, da wird dann interessant sein, was wir jetzt bei der nächsten Raw sehen, aber ich denke, retired ist er noch nicht. Retired heißt in der WWE ja sowieso nicht immer so ganz so viel. Nee, ich glaube auch, naja gut, sein Vertrag läuft ja wirklich ab und man hat im Moment noch nichts gehört, ob er denn jetzt verlängert hat oder nicht. Und das kann alles eine große Storyline sein oder tatsächlich, sie konnten sich nicht einigen. Er möchte ja ein bisschen mehr Auszeit haben, damit er mit seiner Band mehr auftreten kann und sich um seinen er hat ja ein neues Buch geschrieben, dass er da ein bisschen Werbung für machen kann. Ja, vielleicht macht er auch einfach nur ein bisschen Pause und kommt dann zurück, man weiß ja nicht. Ich glaube, ja, also selbst wenn er jetzt sagt, er hört auf, dann kommt er sicherlich zurück. Es könnte sein, dass er dann nochmal sozusagen für einen gewissen Zeitraum irgendwie bei TNA auftritt, weil er da nicht so häufig dann Nee, ich glaube, das macht er nicht. Passieren kann das? Nee, bloß nicht. TNA ist schrecklich. Hast du No Surrender gesehen, Thomas? No Surrender, ja, habe ich gesehen. Mhm, wie war das? Fand ich sehr gut. Mhm. Das Booking war teilweise zwar ein bisschen dämlich. Ja, das kennen wir ja, das ist ja kein Wunder. Das Engel gegen Jeff Hardy Match war aber wirklich sensationell. Ja, das hatte ich auch gelesen. Geguckt habe ich es trotzdem nicht. Also, da würde ich tatsächlich sagen, dass wahrscheinlich müsste man sogar sagen, dass das auf Platz 2 hinter Undertaker und Shawn Michaels als Match des Jahres ist. Ja, gucke ich mir trotzdem nicht an. Das war wirklich sehr gut. Das Machine Guns Match gegen Generation Me war gut. Da freue ich mich auf das bei Bound for Glory wird es wohl zwischen den beiden ein Ultimate X geben. Das wird sicher hervorragend. Gucke ich mir auch nicht an. Aber Bound for Glory gucke ich mir vielleicht an, muss man gucken. Also ich war überrascht, dass selbst Tommy Dreamer gegen AJ Styles war ziemlich gut und zwar wegen AJ Styles. Und also ich fand, es war ein durchweg unterhaltsamer und recht guter Pay-Per-View. Ich würd sogar knapp den Daumen nach oben geben, nicht mal in die Mitte. So, Raw geht weiter mit einem Match um den Divas-Title und zwar besiegt Melina Alicia Fox 1,5 Sterne von mir. Ja, furchtbares Match. Ja. Also es ging. Aber Edge, das Schöne, das Beste hast du vergessen. Habe ich das? Es gab doch ein kleines Promo, als Alicia Fox in den Ring gekommen ist. Was hat denn da gesagt? Das kann ich dir nicht mehr sagen. So genaue Notizen mache ich mir jetzt auch nicht. Dann werde ich dir das mal sagen. Das ist mir sofort aufgefallen. Und zwar ist sie reingekommen und wollte sagen, dass sie ja bei Night of Champions... irgendwas undefined oder sowas hat sie gesagt, ne? Genau, sie wollte eigentlich sagen, sie wird den Undisputed Champion-Titel gewinnen, hat aber gesagt, sie würde den undefined, also den unbekannten, undefinierten Titel gewinnen. Das war natürlich, und da haben sich die Kommentatoren hinterher auch so ein bisschen über sie lustig gemacht. Das war natürlich peinlich. Ja. Generell finde ich die Promos von Alicia Fox aber eigentlich gar nicht so schlecht. fand man immer ganz gut, so ein bisschen anders. Wir sehen Backstage Edge, der diskutiert mit Zack Ryder. Zack Ryder bietet an, heute sein Gegner zu sein, und Edge sagt, ja, das ist doch genial. Zack Ryder, der ja sowieso absoluter Mist ist, er sagt, Zack Ryder, you suck. Ja. Und da ist Edge natürlich sehr einverstanden mit, gegen Zack Ryder anzutreten. Ja, also eigentlich schade, der Zack Ryder, auf den könnten sie mehr machen. Ja, also wrestlerisch ist er wirklich nicht verkehrt. Aber er wird immer so ein bisschen blöder dargestellt. Ja. Ja, und vor allem in diesem Promo. Das brachte es doch oft auf den Punkt, was man von Zack Ryder denkt und wo der steht. Ted DiBiase telefoniert backstage. Man könnte meinen mit irgendeiner Freundin, bis dann Maryse kommt. Und da sagt er dann, es wäre seine Mutter gewesen. Glaubt ihm, ja? Ich habe ja das gehört, was Maryse nicht gehört hat. Ich glaube es ihm natürlich nicht. Ach, ich als natürlich sehr intelligenter Raw-Zuschauer. Ob Maryse wohl die Raw-Wiederholung geguckt hat, man weiß das nicht. Nein, die Wrestler gucken sich die Sendung nie an, sonst würde die Hälfte der Storyline nicht funktionieren. Nee. Tja. Und Maryse hat einen Liebesbrief gefunden, aber der wäre wohl nicht von Ted DiBiase geschrieben worden. Und dann streiten die beiden sich so ein bisschen. Ja, die beiden werden jetzt wieder auseinandergebracht, das ist auch gut, aber Ted DiBiase hat wirklich sehr, sehr viel an Fahrt verloren. Also, der wirkt sehr blass und der ist jetzt überhaupt kein Vergleich zu seinem Vater. Sein Vater war ja sehr charismatisch. Er ist zwar ein hervorragender Wrestler, technisch gesehen, aber so als Persönlichkeit, wenn man ihn mal jetzt zum Beispiel mit Alberto Del Rio vergleicht, da ist gar nichts. Oh, also so schlecht finde ich Ted DiBiase auch nicht, wobei Alberto Del Rio natürlich nochmal eine Klasse höher ist. Also als Persönlichkeit finde ich ihn schwach. Es geht. Ganz schwach. John Cena besiegt Justin Gabriel via Top Rope Attitude Adjustment. Justin Gabriel will, wie heißt er denn nochmal? 450 Grad Splash darf zeigen? Nee, so heißt er nicht. Doch, ist richtig. Ja, doch, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ich dachte gerade Shooting Star Press, aber das ist ja wieder Evan Bourne. Nee, via Attitude Adjustment vom Top Rope. Nee, vom zweiten Seil. Vom höchsten, ja, vom Top Rope wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall ein sehr schönes Match. Justin Gabriel konnte sehr gut punkten. Also der kann im Ring wirklich was, hattest du ja schon gesagt. 2,5 Sterne. Ja, fand ich auch vom Booking her gut, weil das wäre nicht gut gewesen, wenn man John Cena hätte verlieren lassen. Also hätten sie entweder irgendwas Unfaires machen müssen, aber das ging ja nicht, weil ja die anderen von Nexus bei den Matches nicht rauskommen durften. Sonst wären die disqualifiziert worden. Und von daher, Justin Gabriel, der hatte einige Chancen, der sah stark aus, hatte, vielleicht auch den einen oder anderen Nearfall, kann ich mich nicht mehr so genau dran erinnern. Und John Cena musste dann von seinem normalen Move sogar noch eine bessere Variante zeigen, um ihn zu besiegen. Von daher fand ich das auch vom Booking her sehr gut. Und das Match selber war auch das beste Match in Raw für mich. Hätte ich jetzt so auch gesagt, aber ich habe dem ersten Match interessanterweise meine Notizen 3 Sterne statt nur 2,5 gegeben, davon her wohl bei mir anscheinend nicht. Also ich habe die Notizen ja natürlich das direkt beim Gucken gemacht, also davon her. Das erste war mir dafür dann zu kurz, wir hatten jetzt hier ein bisschen mehr Zeit. War auf jeden Fall ein sehr gutes Match. Ja. Miss steht mit so einem großen, mit so einem großen Bild am Ring, was aber allerdings jetzt noch verhüllt ist von so einem Tuch. Und erzählt von seinen Anfängen bei Tough Enough als Host von SmackDown bis hin zu dem Team zusammen mit John Morrison und jetzt dem Gewinn von dem Money in the Bank. Beim Kann ich da noch erinnern, als er der Host von SmackDown war? Ja. Das war albern, ne? Daran erinnern kann ich mich nicht mehr wirklich. Ich weiß nicht, wann war denn das? Vergessen, und dann habe ich aber das Bild gesehen, was sie da gezeigt haben in dem Segment, und dann habe ich mich wieder erinnert und dachte auch, heilige Witzka, das war wirklich furchtbar. Wann war denn das, in welchem Jahr? Ich weiß nicht. Ich habe das ja. Das muss so 2008 oder so gewesen sein, und da kam er immer durchs Publikum und hat dann immer dieses Hurra, Hurra gemacht. Weißt du das noch? Ist schwierig zu sagen. Früher habe ich es ja noch auf DSF und Tele 5 geguckt. Ich weiß nicht. Ich habe da so ganz, ganz verblichen, habe ich das schon, aber ich kann mich da an keine 10 mehr erinnern. Ich weiß nicht. Ich habe es wahrscheinlich mal gesehen. Also ich weiß, dass diese Sendung auf jeden Fall Hurra heißt. Ja, da muss ich mir noch überlegen, du. Wo ich das schon jetzt so schön meiner Mama gesagt habe, sag doch auch mal Hurra. Ah, wenn du das am Ende nochmal so ein paar Mal sagst, dann können wir das wohl so Ach nennen. so. So, und dann offenbart er da das Magazincover von dem WWE-Magazin, wo er ja vorne drauf ist. Nicht das beste Cover, wenn ich das mal anmerken darf. Ja. Daniel Bryan kommt dazu und meint, um den Titel besiegen zu können, und daraus resultiert, dass die beiden ein US-Championship-Match bei Night of Champions haben. Und hier Dingens. Daniel Bryan will dann noch den LaBelle-Lock, wie er jetzt heißt, ansetzen. Alex Riley kommt dann allerdings zu Hilfe, tappt dann aber selber im LaBelle-Lock. Und Daniel Bryan tritt dann noch gegen das WWE-Magazin-Cover final, was The Miz natürlich nicht so gefällt. Ja, also das, was noch interessant ist, ist, dass als der Alex Riley da in diesem Aufgabegriff ist, dass der Mist von außen zuguckt und nicht eingreift und ihm nicht hilft. Was ein bisschen blöd war, ist, das sah so aus, als wenn dieses große Magazincover eigentlich kaputt gehen sollte. Ja, das dachte ich auch erst, aber das ist mit dem Tritt auch etwas blöd. Er hätte das vielleicht so nehmen sollen und irgendwie, weiß ich nicht. Naja, habe ich auch okay, ich weiß es nicht. Wie zerstört man so ein neues Pappding da? Wahrscheinlich einmal so mit dem Knie dagegen. Ja, ich weiß es Aber auch nicht. Vielleicht hätte es man wirkte nun nicht so auch ein dramatisch. anderes Material. Es war auf jeden Fall noch ganz, Jedenfalls, also das Miss ist der hätte es sich noch Bulldog. ins Wohnzimmer hängen können. Grundsätzlich könnte das sogar ein recht gutes Match werden. Ja, will ich hoffen. Es ist natürlich problematisch, weil es ist relativ klar, dass The Miz das Match wohl gewinnen wird. Und das ist natürlich nicht gut, weil dann Daniel Bryan tatsächlich irgendwie wie ein Amateur aussieht, der gleich dann sein erstes richtiges Match verloren hat. Vielleicht hätte man für Daniel Bryan erst irgendwie so gegen ein, zwei Mid-Kader mal Matches machen müssen, wie er gewinnt. Es sei denn, es kommt beim Pay-Per-View zu einer großen Überraschung und die sagen sich, The Miz hat ja eh den Koffer und kann dann World Champion werden, dann kann er ruhig den anderen Titel verlieren, aber ich bezweifle, dass er Ich bin das mal sehr wirklich gespannt, was da passiert. Ich bin übrigens generell bin ich eigentlich recht gespannt auf Night of Champions. Da sind wieder einige ganz schöne Matches, aber wie ich die WWE kenne, werde ich wahrscheinlich wieder total enttäuscht. Wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, nicht so furchtbar viel gekauft werden. Ich glaube, das wird wieder ein Pay-Per-View mit relativ geringer Buy-Rate. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Ich bin mal sehr gespannt auf die Buy-Rate von SummerSlam, ob die wieder so hoch war, nur wegen dem Namen, oder ob die auch so niedrig war. Mal sehen. Ich denke mal höher als die anderen Pay-Per-Views, Ja, das schon, aber ich denke nicht mehr ganz so aber hoch, niedriger also. als SummerSlam in den Jahren davor. Ja, das auf jeden Fall. So, Edge wollte ja eigentlich gegen den sackenden Zack Ryder antreten, aber der GM hat dann Strich durch die Rechnung vom Edge gemacht und hat ihn da einen anderen Gegner zur Verfügung gestellt, und zwar den Great Khali. Und Edge besiegt ihn noch im ersten Anlauf mal via Countout. So ein bisschen Trickserei, aber der GM startet das Match mit der Regel No Disqualification over the Top Rope neu. Was natürlich absoluter Quatsch ist, No Disqualification, wenn over the Top Rope ist, weil dann kann man ja sowieso nicht großartig was an Waffen nehmen. Und das Schöne ist, dass dann Great Khali von sich aus über das erste Seil gegangen ist, um Aber das Edge interessierte auch keinen. zu verfolgen. Ja, das interessierte keinen. Das Match ging weiter. Edge gewinnt, als er da dann Great Khali übers oberste Singen. Ringseil übers oberste, ich denke, das war es, über das oberste schmeißt und gewinnt damit, bleibt in der Six-Pack-Challenge von Night of Champions, und dieses ganze Drumherum fand ich schrecklich. Das macht man sehr, sehr oft, sowas mit dem Great Khali, und schrecklich. Ja, also das Schlimmste war tatsächlich, fand ich, dass Khali über das oberste Seil geht und nichts passiert. genau, das war wirklich so TNA. Und dann sagten auch noch die Kommentatoren, das geht doch nicht, der ist doch über das erste Seil, da muss doch jetzt vorbei sein, er hat doch verloren. Und dann versucht der eine noch, ich weiß nicht, Jerry Lawler noch zu retten. Nee, der muss ja geschmissen werden, wenn er freiwillig rübergeht, dann gilt das ja nicht, sagt der andere Moderator. Dann ist er Blödsinn, wenn er rüber ist, ist er rüber. Also das war schon sehr, sehr TNA-haft. Ja, jetzt müssten ja eigentlich die cleveren Wrestler, die Backstage dazugeschaut haben, demnächst dann beim Royal Rumble sagen, wenn sie da darüber geworfen werden, nee, ich wollte doch nur eben schnell rausgehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Es soll ein Chris Jericho-Interview folgen, dieser sagt aber nichts, und im Hintergrund gibt es TNA-Chants. Habe ich gehört. Nochmal. Fiel mir so auf. TNA-Chants? Was? Es gab TNA-Chants? Im Hintergrund, ich meine, die gehört zu haben, ja. Habe ich gar nicht, ist mir gar nicht aufgefallen. Nee, ich habe über Kopfhörer, ich hatte das etwas lauter, aber ich meine, da DNA Chance House gehört zu haben. Aha. Ich weiß nicht, ob den Leuten das so missfiel, dass Jericho da raus ist und dass die da so ein bisschen an den Vince Russo dachten mussten. Aber ich meine, die rausgehört zu haben. Nee. Also wenn zu dem Segment DNA Chance war. Na, dann wahrscheinlich eher wegen Kali wiederum, ja. Das ist natürlich auch möglich. Dann hat das sicherlich mehr mit den Gerüchten zu tun, dass Chris Jericho eventuell seinen Vertrag nicht verlängert und stattdessen zu TNA geht. Ach so. Ja, oder wegen dem Kali-Zeus da gerade. Nee, das glaube ich nicht. Naja, auf jeden Fall sitzt dann der John Morrison noch neben Chris Jericho und sagt, dass alles besser werden wird. Und Chris Jericho guckt ziemlich wütend. Zu Recht. Ja. Und was auch ärgerlich für John Morrison ist, er hat jetzt aus diesem Sieg so überhaupt nichts rausgezogen. Ne? Da gewinnt er gegen Chris Jericho. Chris Jericho fliegt aus der Six-Pack Challenge rein, aber John Morrison kriegt nicht dann das Anrecht statt Chris Jericho dann darin. Nee, da hatte ich eigentlich noch mit gerechnet, dass das noch kommt, aber irgendwie gar nichts. Ne? Nee, kann es, wird noch als Six-Pack Challenge beworben, aber man hat jetzt momentan keinen sechsten Mann. Das ist schon sehr seltsam. Nee, es ist aber als Überraschung für den Pay-Per-View selber angekündigt, dass es einen sechsten Mann geben wird, der wird aber vorher nicht bekannt gegeben. Achso. Ich habe schon kurz gedacht, na, ob Triple H schon zurückkommen kann, aber ich weiß nicht, wie der Stand mit seiner Verletzung ist. Triple H ist ja jetzt offiziell da hier, gehört ja zu den Offiziellen da jetzt, Backstage. Ja, ja, da haben sie das quasi offiziell gemacht, was schon länger so gelesen wurde. Ja. Die Frage ist halt, weißt du das, wie es mit seiner Verletzung steht? Könnte er jetzt schon wieder in den Ring steigen? Ich weiß nicht, aber ich hoffe nicht. Wer könnte denn sonst als Überraschung Gast noch in der Six-Pack-Challenge teilnehmen von Raw? John Morrison. Great Kali? Ach, ist das. Ich habe keine Ahnung, gibt es noch irgendjemanden, der zurückkehren muss? Also Rückkehrer wüsste ich jetzt sonst nicht. Ja. Wenn sie natürlich einen Riesenkuh irgendwie gelandet hätten, dann könnten sie sowas machen. Oh, aber Jeff Hardy kommt zurück. Nee, Jeff Hardy würden sie nicht machen, weil er noch mit seinem Prozessausgang nicht klar ist, ob der in den Knast muss. Aber sowas wie Batista zum Beispiel. Ach nee, da muss ich auch nicht unbedingt haben. Wäre aber natürlich eine Riesenüberraschung. Ja, das ist natürlich richtig. Aber ich glaube, so eine Riesenüberraschung wird es dann doch nicht. Das Problem ist immer, wenn sie einen großen Überraschungsgast haben, dann ist auch immer klar, dass der schon den Titel gewinnt. Einfach aus Schock. Und das finde ich ein bisschen ärgerlich. Ich fände das ganz gut, wenn Sheamus den noch ein bisschen halten kann. Noch schlimmer ist natürlich, wenn bei TNA jede Woche von Hulk Hogan eine große Überraschung angekündigt wird, die dann gar keine große Überraschung ist, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Für den folgenden Main Event sind John Cena, Edge und Sheamus alle drei da am Kommentatorenpult. Da wurden noch einige Stühle nebengestellt. Ziemlich vollgestellt da jetzt alles. Mhm. Das war ganz witzig. So, Wade Barrett vs. Randy Orton und bei dem Match kommt Darren Young mit einem eigenen Theme-Song raus und verhilft durch eine Ablenkung Randy Orton via RKO zum Sieg. Zweieinhalb Sterne. Das hat aber schnell erzählt, jetzt das Match. Ja, gut gemacht, ne? Ich habe hier Notizen, ja. Also ich kann das hier fantastisch, ich kann es auch nochmal machen. Aber mache ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, Darren Young mit eigenem Theme-Song kommt da rein. Da dachte ich schon kurz, okay, wenn man mit dem noch was, aber dann kam Randy Orton, bittet Darren Young dann nochmal in den Ring und verpasst ihn dann dem RKO. Also ich denke, den werden wir nicht nochmal sehen, den Darren Young. Könnte ich mir so vorstellen. Oder er ist der Überraschungsgast in der Six-Pack-Challenge. Nee, das hoffe ich mal ganz stark nicht. Was ich übrigens ganz schrecklich finde, ist momentan immer, dass Randy Orton immer der Triumphierende ist. Das finde ich noch schlimmer als immer dieses Super-Cena, ne? Dass der immer der Letzte sein muss, der dann noch steht, immer noch einmal den RKO drauf, das finde ich ganz schrecklich. Ja, die wollen aus Teufel komm raus, John, sowas wie Steve Austin aus ihm machen, ne? Das hat man gemerkt, er hat ja am Ende der Sendung, hat er ja, glaube ich, gegen alle, bis auf John Cena, den RKO gezeigt. Das heißt, Edge, Sheamus, alle fertig gemacht. Ja, genau, das gleiche mit Sheamus und Edge. Und dann gibt es noch diesen Stare-Down zwischen John Cena und Randy Orton. Ja. Also, und dann gab es natürlich die Ankündigung, dass in der nächsten Woche dann der Main Event. Ja, John Cena gegen Randy Orton. Genau. Was hältst du denn davon? Willst du das Match sehen oder sagst du, nee, will ich eigentlich gar nicht sehen? Das ist so eine neutrale Sicht. Also generell sage ich jetzt nicht, oh super, nächste Woche Raw muss ich direkt sehen. John Cena, Randy Orton, boah, da freue ich mich voll drauf. Aber ich sage jetzt auch nicht, boah, nee, da muss ja jetzt nicht sein, das überspringe ich. Also ich gehe da neutral dran. Ja, ich bin auch mal gespannt. Kann gut werden, kann schlecht werden, mal sehen. Ab nächste Woche bin ich ja dann auch in, da habe ich ja Urlaub. Ich habe ja ab Freitag Urlaub, das heißt, ich werde wahrscheinlich, muss mal gucken, irgendwann ab nächster Woche bin ich auf jeden Fall in Emden. Da habe ich dann natürlich Probleme mit meinen Aufnahmen. Da müsstest du mir vielleicht mal die ein oder andere Sendung aufnehmen und vorbeibringen. Bist du die ganze Woche da? Ich werde wahrscheinlich mein Netbook mitbringen und dann kannst du mir ja die so mitbringen, dass ich die auf dem Computer gucken kann. Ja, das ist natürlich kein Problem. Bist du die ganze Woche denn da? Von wann bis wann bist du denn da? Die genaue Zeit habe ich noch nicht geplant, aber ich habe von jetzt kommenden Freitag dann 2 Wochen Urlaub. Und ich werde ein paar Tage hier bleiben, damit ich hier mein Zeug in der Wohnung so machen kann. Mhm. Und werde aber wohl, schätze mal, so 10 Tage oder so in Emden sein. 10 Tage? Ja, ich schätze mal. Uiuiui. Na, da kriegst du dann die Aufnahmen. Das ist gar kein Problem. Weil sonst bleibe ich ja vollkommen außen vor. Ach, da ist dann ja auch Night of Champions. Ist da dann auch, ne? In meinem Hotel da gibt es ja kein WLAN. Ob ich da irgendwie doch mal eine Ecke, ich weiß nicht, ob da zum Beispiel in dem Doccenter, in diesem Café, ob da auch irgendwie ein WLAN-Zugang ist. Dass ich zumindest ab und zu mal meine Podcasts aktualisieren kann. Da ist doch auch, wenn du dann hier bist, da ist dann ja auch Night of Champions, oder? Das könnte sein, ja. Das ist, wenn, nächsten Freitag? Ja, also kommenden Freitag jetzt. Ja, das ist genau das Wochenende, wo Night of Champions ist. Ja, aber am Montag bin ich wahrscheinlich noch hier, das heißt, das werde ich mir am Montag hier noch angucken. Ach so. Und ich werde dann wahrscheinlich am Dienstag oder so vielleicht losfahren und das heißt dann die Raw danach mit dem Roulette. Die werde ich hier nicht mehr gucken können, da muss ich dann irgendwie sehen, dass ich eine Aufnahme bekomme. Ja, da stehe ich dann natürlich zur Verfügung. So, Raw fand ich insgesamt eigentlich sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Gefiel mir gut. Außer diesem Schrecklichen mit dem Great Khali war eigentlich alles sehr schön. Hat mich gut auch unterhalten. Ja, ich fand es auch durchweg gelungen. Es gab auch mit dem Cena Justin Gabriel Match ein gutes Match. Ja, es gab 2 gute Matches. Oh ja, das eine war ein bisschen zu kurz. Ich habe dem Main Event habe ich übrigens 2,5 Sterne gegeben, jetzt zur reinen hier Statistik, wenn das jemanden interessieren sollte, damit ich das einmal gesagt habe. Ja, das war auch ein ganz solides Match. Ja. So, NXT Season Nr. 3, Episode 1. Rookies only. Rookies only ist generell immer so Divas only. Immer nur Diven, außer es gibt irgendwie 2 männliche Pros. Primo und Goldust. Ja. Die kann man noch singen, obwohl Goldust war ja super. Goldust, ich wollte gerade erst sagen, kann man. Gute in der Sendung. Ja. Das war ja ein nicht enden wollender Autounfall. Ja, es war schon wieder so schlimm, dass es schon fast wieder unterhaltsam war. Das haben viele gesagt. Das ist so eine Katastrophe war, dass es so schlecht war, dass es schon wieder interessant war anzugucken, aber das wird wahrscheinlich dann ab der nächsten Woche keinen Spaß mehr machen, weil jede Woche sich da Autounfälle anzugucken, macht halt auch keinen Spaß. Nee. Das ist dann wie bei TNA. Ein paar Wochen lang tut man sich das dann an und dann wird es irgendwann langweilig. Ne? So, die Pros stellen ihre Rookies vor. Ich werde gerade mal gucken, ob ich hier irgendwo die Liste rauskomme, damit wir einmal ganz schnell die Pros und Rookies abgabeln hier können. Und diese Riesen da? Ja, die ist ja leider nicht. Nicht von Vicky Guerrero gemanagt oder werden sollte. Da haben sie angekündigt, die haben sie entlassen und das haben sie tatsächlich so auch gesagt. Aber dadurch, dass sie das jetzt mehrfach in dieser Sendung auch gesagt haben, ist mir noch nicht ganz klar, ob das eine Storyline ist. Und ob die irgendwann mittendrin zurückkommt, um Rache an Vicky Guerrero zu nehmen, oder ob die wirklich vom WWE offiziell und richtig entlassen worden ist. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. So, auf Moonsault.de stehen nur die Pros, aber nicht die Rookies. Das ist natürlich auch sehr genial gemacht. Wir können übrigens nachher nach den Weeklies ja auch noch Stellungnahme beziehen zu, wir lassen das jetzt einfach mal, zu Ringside. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Vicky kommt übrigens jetzt statt der Riese mit einer Caitlin rein. Ich weiß nicht, ob die irgendwie schon mal bekannt war oder so. Nö, ich kenne die nicht. Nee, okay. Kennst du die? Nö, ich kenne die auch nicht. Spielt auf jeden Fall so ein bisschen diese Rolle von diesem etwas schüchteren, etwas schüchterner und Vicky Guerrero will die alle in den Vordergrund ziehen, ist nicht so ganz zufrieden und so. Ja, also das, die kann man sich noch mehr oder weniger antun. Dass Vicky Guerrero sie die ganze Zeit fertig macht, weil sie nicht gut genug ist. Also so ein bisschen ist das fast so eine Storyline wie in der ersten Season zwischen Mitz und Daniel Bryan. Ja. Nur, dass sie halt nicht selbstbewusst ist wie Daniel Bryan, aber Coach ist halt unzufrieden mit ihr und meckert die ganze Zeit rum und mach doch mal was richtig, du bist doch schließlich hier mit mir und ich kümmere mich ja an sich nur um Gewinner und nicht um solche Verlierer. Also das wird wohl so eine Mitleidsgeschichte sein. Ja. Vielleicht kommt ja nachher diese Große, die von Vicky rausgeschmissen worden ist, zurück, um sozusagen dieser, wie auch immer die heißt, Caitlin hieß sie, ne? Ja. Um der irgendwie zu helfen gegen Vicky Guerrero oder so. Ja, man weiß doch nicht. Ich weiß es auch nicht. Dann bekam... Ehrlich gesagt, ist ehrlich auch gesagt auch vollkommen unwichtig, weil von den, weil da keiner dabei war, der vernünftig wresteln konnte, mit ein bisschen Ausnahme vielleicht von dieser Naomi. Ja, die konnte schon ordentlich was, also da kann man nichts gegen sagen. So, ja, die hat nur die Grundregeln nicht verstanden. Warum? Was war denn? Habe ich da was verpasst? Ja, wenn man, irgendjemand müsste ihr erklären, dass wenn die Ringglocke läutet und, der Ring sich da vorher bis 3 gezählt hat, dass dann das Match beendet ist. Was war da denn? Habe ich da irgendwas verpasst? Ja. Wenn du das nicht erkennst, hast du da was verpasst. Okay, dann habe ich es nicht erkannt. Ich habe nur die Challenges angeguckt und nicht dieses 3- oder 4-Minuten-Match. Doch, das habe ich mir auch angeguckt, aber ehrlich gesagt nicht so konzentriert und so. Es gab da irgendein Match, ich glaube mit dieser... Ja, warte mal, ganz kurz. War, wir werden da nach der Reihe zukommen. Wir wollen jetzt erstmal vorne anfangen. Ich habe die Matches ja auch alle stehen. Ja, dann weißt du ja alles. Dann mach mal. Ja, ich habe es ja geguckt. Ich habe mir ja auch selber Notizen gemacht. Aber ich habe bei den Matches wahrscheinlich nicht ganz so genau zugeguckt. Und die waren ja auch sehr lang. Ja, extrem. Da konnte man nicht immer zugucken. Bei den 25 Minuten. Nee, also 3 Minuten konnte ich mich nicht auf so einen Quatsch da konzentrieren. Matches. Ja, das geht nicht. Ja, jeder Rookie bekommt jetzt 30 bis 45 Sekunden Mikrozeit. Thomas, was ist dir davon so im Kopf geblieben? Wer kann was am Mikro, wer nicht? Oje, die konnten eigentlich alle kaum was. Diese Naomi war wohl noch so am einigermaßen am besten. Die eine, die war lustig, die nicht richtig Englisch konnte, die irgendwie aus ehemaligen russischen Gebieten kam. Rosanna? Genau, die hat dann statt WWE hat sie auch gesagt WWE. Und die hat so ein bisschen mit, so halt, wie man so ein, so als Russe parodiert wird, auch halt eben nicht mit richtiger Grammatik gesprochen. Und das war ganz lustig. Sie hat dann zum Beispiel auch gesagt, let me entertainment you. Statt Let Me Entertain You. Das war sehr lustig, das ist das Einzige, was mir haften geblieben ist. Hoffentlich gewinnt die. Von der würde ich gern viele Promos und wenige Matches Nee. Bin ja für Naomi. Die kann auf jeden Fall ein bisschen was. Genau, wenn sie das mit den Grundregeln noch im Griff kriegt, dann kann da das noch werden. Ja. Blöd ist das natürlich, wenn sie bei jedem Match nach dem Ende noch weiterkämpft. Das fiel mir ehrlich gesagt gar nicht auf, aber egal. Diesmal, wie konzentriert ich da? Also ich habe eigentlich relativ konzentriert geguckt, muss ich sagen. Man merkt es. Na, ich habe mir ja sogar Notizen gemacht. Vielleicht habe ich an der Stelle ganz kurz hier was reingetippt und dann habe ich es nicht gesehen. Na ja, gut, bei Stefan Raab weißt du ja am Ende meistens auch nicht, wer gewonnen hat, weil du da nicht so konzentriert dann hinguckst. Oh, ist das fies. Oh. Ja, was hat er denn jetzt schon wieder? Ich gucke hier gerade parallel ohne Ton, war gestern so ein Mixed Martial Arts Pay-Per-View namens Shine. Und da ist gerade einer, der ganz übel am Auge verletzt ist, da schwer blutet und da wird er wohl von einem Ringarzt irgendwie in der Ecke gerade bearbeitet. Das ist jetzt gerade so ein bisschen wie in einer Anatomiestunde. Boah, sah das fies aus gerade. Also, da war eine tiefklaffende Wunde und die sind dann voll mit der Kamera drauf. Und der Ringarzt hat er dann dran rumgefummelt. Mhm. Heidewitzka. So, es folgt bei NXT. Aber er kämpft weiter. Jawohl, so ist es gut. Dann folgte bei NXT die erste Rookie Challenge. Und zwar ein Diva Dance Challenge. Da die Diven ja leider nicht alleine tanzen konnten, dazu waren sie nicht fähig, mussten da drei Tanzpartner hinhalten. Es war erstmal Michael Cole. Das war Highlight der Sendung für mich. Ja, jetzt wird Michael Cole endgültig zum Volltrottel gemacht. Ich dachte noch, man macht das eben angesehenen Heel-Announcer. Ja, also mit diesen roten Strümpfen da, also das war schon sehr interessant. Ja, aber er war jetzt halt eher so als Clown. Ja, dann kam Tony Schimmel. So, wie nennt man das? Diese Leckwärmer, diese speziellen Strümpfe irgendwie, die über das halbe Bein gehen, auf in Rot und so Ballerinaschuhe. Ja, genial. Dann kam Tony Schimmel dazu. Und er hat natürlich auch begnadet gut getanzt. Also das muss man sich wirklich mal angucken. Ich weiß nicht, ob man. Ich werde gerade mal gucken, ob man das auf YouTube finden kann. Dann werde ich das mal in dem Dingens hier verlinken. Das ist doch illegal. Nee, das ist nicht illegal. Ja, klar ist das illegal. Nee, das. Ich darf verlinken. Verlinken darf ich, wie ich will. So. Aber nicht auf illegales Material. Nee, das ist ja alles in Ordnung. Nee, wenn das auf YouTube ist, das ist eine Copyright-Verletzung. Ach was. Es ist ja copyrighted bei WWE, ne? Ja. Oh, ich finde es hier gerade, wenn man Diva Dance Challenge eingibt, ist ganz oben Diva Dance auf NXT und hier NXT Rookie Diva Challenge Dance Contest. Ja, das ist ja sehr gut. Dann können wir das ja hier gleich mal gucken, ob das auch für eine Qualität ist. Dann können wir das verlinken. Man muss es sich angucken. Weitere Tanzpartner sind dann Tony Schimmel und Josh Matthews. Ja, vor allem Josh Matthews hat natürlich geglänzt. Ja, Wahnsinn. Also ist das richtig, dass Josh Matthews... Das hörte gar nicht mehr auf mit dieser Dance-Challenge. Das ging mir schon ziemlich auf die Nerven. Das ging. Besser als ein 3-Minuten-Match. Also das kam mir jetzt kürzer vor als irgendwie so ein neues 3-Minuten-Match. So, ich gucke mir das jetzt hier gerade nebenbei nochmal an, weil es so schön ist. Oh, dann können wir auch gerade mal gucken, wen wir hiervon noch wiedererkennen. AJ steht hier gerade. Ja, AJ ist diese ganz kleine, die ist, von wem ist denn die, weiß gar nicht, wer der Pro da ist. Hier, Dingens, ist das Primo? Nein, nee. Goldust ist es nicht. Goldust eventuell? Nee, Goldust ist hier diese andere hier, die Axana. Achso, Goldust hat die Russin. Ja, das finde ich gut, hoffentlich kommt die weit. Goldust war auch super. Ja, als die ihre Promos gehalten haben, die ja da immer so mit seinem Gesicht so zücken, der ist wirklich sehr, sehr gut. Den sollte die WWE lange behalten, den können sie für solche Sachen gut verwenden. Naja, die Divas Dance Challenge, die werde ich verlinken, also die muss man sich angucken, das kann man sich sonst gar nicht vorstellen. Die gewinnt auf jeden Fall Naomi. Deine Comments dazu? Ja, da ist eigentlich alles gesagt. Überflüssig. Okay. Dann folgt das erste Match des Abends. Kelly und Naomi besiegen. Das ist auch sehr interessant. Wie will Kelly einer Naomi was beibringen? Also man hat sich da wirklich sehr interessante Pros dazu gesetzt hier. Das Interessante ist ja, als Athletin, Naomi ist ja eigentlich besser als Kelly. Ja, das ist eben so. Das ist immer sehr seltsam, Naomi, wie man das aussucht. Es ist aber genauso natürlich damals wie The Miz und Daniel Bryan, weil Daniel Bryan ist besser als The Miz. Das macht man sehr gerne. Und die besiegen Alicia Fox und Maxine. Ja, und zwar zweimal. Denn beim ersten Mal, da hatte dann der Ringrichter bis drei gezählt und dann lief die Ringglocke und das haben wohl die beiden Rookies irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Die haben jedenfalls weitergekämpft und dann hat die Naomi auch die andere nochmal gepinnt und dann hat der Ringrichter ihr doch mal freundlich auf den Rücken geklopft und gesagt, also wenn die Ringglocke geläutet hat und ich vorher bis drei gezählt habe, dann ist das Ende des Matches und der oben war, der hat dann gewonnen. Hoffentlich hat es jetzt begriffen. Das habe ich wirklich nicht mitbekommen. Ich kann mir bald nicht vorstellen, dass ich das nicht mitbekommen habe. Vielleicht habe ich mir eine Wiederholung. Ich habe mir ja eine Wiederholung angeguckt. Vielleicht war das da schon bearbeitet. Es könnte sein, dass du gedacht hast, das wäre die Wiederholung vom Ende des Matches, als es noch weiter lief. Nee, das glaube ich nicht. So blöd bin ich eigentlich auch nicht. Eigentlich. Ich wollte das jetzt lieber nicht kommentieren. Sonst werde ich noch als Co-Moderator endgültig rausgeschmissen. Nee, aber ganz ehrlich, also sowas wäre mir schon aufgefallen. Vielleicht habe ich mir wirklich, also ich habe mir ja eine Wiederholung angeguckt, vielleicht war es da wirklich schon bearbeitet. Weil so blöd bin ich nicht. Also, nee. 1,5 Sterne habe ich dem gegeben und in Klammern geschrieben, Naomi ist sehr gut. Naja. Es folgt eine weitere tolle Challenge. Über Challenges freuen wir uns beide ja immer. Normalerweise. Ja, das naja, das war alles ein bisschen. Also wir werden ja jetzt 4 Wochen lang bis zur ersten Eliminierung warten müssen. Und dann wird es also in der Regel dann vielleicht 30 Minuten Challenges geben und 10 Minuten Wrestling. Wobei 10 Minuten Wrestling ist schon eine ziemliche Kombi. 30 Minuten Challenges hatten wir heute doch schon mit den 2 Challenges. Ja, und ich glaube, das wird jetzt jede Sendung geben. Ach so, okay. Capture the Flex hieß das. Ja. Es waren so einmal im Kreis. Das ist übrigens ein typischer amerikanischer Ausdruck für solche Wettbewerbe. Ich habe selber auch schon Computerkurse mitgemacht, wo es dann so Aufgaben gab, die auch zum Beispiel Capture the Flag hießen. Da musste man dann irgendwelche Computerangriffe simulieren und wenn man dann ein bestimmtes Angriffsziel erreicht hat, dann hieß das, man hat damit quasi diese Flagge erobert. Ja, ist schon sehr interessant. Wenn Thomas auch solche Sachen macht da am Computer für die Arbeit, dann spielt er da auch Spiele. Das wird dann zwar etwas anders genannt und ist vielleicht auch etwas komplizierter, aber letztlich spielen die da dann auch nur am Computer. Natürlich, das ganze Leben ist ein Spiel. Ja, auf jeden Fall ist hier von der Rampe einmal quer durchs Publikum bis im Ring so ein Kreis, Halbkreis, ja, es ist fast ein ganzer Kreis, gebildet mit solchen Gerüsten, wo Fahnen draufhängen, immer eine weniger als die Leute, die daran teilnehmen, also immer eine Diva wird da dann eliminiert. Quasi wie bei Reise nach Jerusalem? Ja, so ungefähr. Und am Ende gewinnt auch hier wieder Naomi gegen zuletzt Maxine. Ja, an diese andere hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst, wer das ist. Ich habe mir das notiert. Aber man muss sagen, die Naomi, die war tatsächlich immer viel, viel schneller. Das war ja im Wesentlichen irgendwie über Sachen rüberspringen, schnell irgendwo hinlaufen, hochspringen. Und da hat man schon gemerkt, okay, das ist die von den Frauen, die wirklich am athletischsten ist. Das heißt, die wird, denke ich, auch am Ende des Ganzen die Sendung gewinnen. Ja. Und dann gibt es den Main Event, 3 Minuten Länge. Primo und AJ besiegen Goldust und Oksana. Ja, an das Match kann ich mich nicht erinnern, aber ich vermute mal, dass Primo und Goldust jetzt jede Woche ein Match haben werden, ne? Sonst wüsste ich nicht, wie sie irgendwie das mit dem Wrestling hinbekommen sollen. Ja, naja, also Primo und Goldust sind nun noch nicht die Besten, also das heißt auch schon was, wenn man die jede Woche jetzt einsetzen muss. Also in der Sendung sind die beiden klar die Besten. Ja. Das heißt nicht, dass die jetzt hervorragend sind. Alle anderen sind so viel schlechter. Ja. Primo ist übrigens wirklich sehr, sehr gut. Muss man mal dazu sagen. Der hat halt das Problem, dass er der Bruder von Kalito ist und dadurch jetzt da ganz tief irgendwie in der Rangordnung ist. Ja, so ist das. Ich fand AJ noch ganz gut, muss ich sagen. Ich finde, die kann man ganz gut als Ziel aufbauen. Die freut sich immer sehr. Die scheint immer so schön fröhlich, aber irgendwie ist sie auch so ein bisschen von der Ausstrahlung her Heel. Das finde ich ganz gut, die kann man ganz gut aufbauen. Ja, die ist wahrscheinlich für WWE-Geschmack tatsächlich zu klein. Ja, das ist schon... Ich kann mir vorstellen, dass die WWE sagt, dass deshalb, weil die so klein ist, dass wir da deshalb nicht mit ihr weitermachen. Ja, und nach dem Match kommt noch Vicky mit Caitlyn raus, die sich da ein bisschen beweisen muss gegen AJ. Allerdings haut AJ da zurück und freut sich dann so bestialisch schön. Ja, was heißt haut zurück? Das Wichtigste beschreibst du eigentlich gar nicht. Denn, ja, hab ich wohl vergessen, du. Erstmal sagt Vicky Guerrero, du musst nochmal das Promo am Anfang, was du am Anfang gesagt hast, müsstest du jetzt nochmal machen, weil das war irgendwie nicht so richtig gut. Das war schon mal ganz witzig. Und dann sagte Vicky zu ihr, hau die AJ um. Dann versuchte die Caitlin die umzuhauen, die ist aber ausgewichen. Hat dann die Caitlin so gerammt, dass diese Caitlin wiederum in Vicky Guerrero reingefallen ist. Vicky Guerrero ist dann wirklich voll auf den Rücken gefallen und dann hat sie da, das war sehr witzig, also Vicky Guerrero war sehr, sehr gut in Form, muss man sagen, da hat sie, lag sie irgendwie so ein bisschen wie so ein Maikäfer auf dem Boden, hat mit den Armen und Beinen ein bisschen gestrampelt und sich dann auf den Ring gerollt und war stinksauer. Und diese Caitlin sagte dann noch, es tut mir leid, also nächste Woche, denke ich, wird Vicky Guerrero sich irgendeine Bestrafung für ihren Rookie ausdenken. Wie ein Maikäfer, eine schöne Beschreibung. Ja. Ja, so ist das. Also man muss sagen, man muss ja jetzt so ein bisschen versuchen, dem Ganzen so das Beste da abzugewinnen. Es gibt so ein paar Diva-Rookies da, aus denen man noch ein bisschen was machen könnte, so vom Charakter her. Also ich muss ja sagen, ich habe schon bei der letzten NXT-Staffel nicht alle Folgen geguckt und ich glaube... Ich habe von der letzten NXT-Staffel, das waren 13 Folgen, nur die 12. Folge nicht gesehen. Ich habe sonst bisher immer alles gesehen in diesem Jahr. Ich habe jede Raw, jede Smackdown gesehen bisher. Nur eine NXT fehlt mir. Ist der Wahnsinn. Ja, da hast du besser oder mehr geguckt als ich. Ja. Dafür gucke ich natürlich auch ein bisschen andere Sachen, die halt auch Zeit kosten, so wie UFC-Geschichten und so. Und ich gucke mir ja dann auch Strike Force an und ein bisschen kleinere Ligen. Das guckst du ja nicht ganz so viel. Deshalb, das gleicht sich dann wieder ein bisschen aus. Ist richtig. Aber ich bin ja auch quasi der MMA-Reporter von Dropkick Drama. Da muss ich das ja. Ja, das ist richtig. Das kann man so nennen. Ja, insgesamt kann man sagen, NXT Season 3, die erste Episode, war nicht toll, aber irgendwie hat es mich gut unterhalten. Ich weiß nicht warum, aber es war nun mal so. Bin mal gespannt, wie sich die Einschaltquoten entwickeln. Ich auch sehr gespannt. Also jetzt die Anfangssendung, die wurde wahrscheinlich noch von so gleich vielen geguckt wie die letzte auch, aber wie sich dann entwickelt. Ich habe übrigens auf Twitter ein Bild gesehen von irgendjemandem. Die Arena, die muss wohl so schätzungsweise nur zu 40% gefüllt sein. Alles auf einer Seite, die andere Seite war wohl ziemlich leer alles und so. Wie war denn das? NXT wird immer gemacht, wenn die Smackdown-Aufzeichnung ist, ne? Ja, genau. Wird das, weißt du, ob das dann vor den Smackdown-Aufzeichnungen Ich glaube danach. Ja gut, wenn es danach gemacht wird, dann kann man natürlich auch gehen, ne? Ja, das ist schon richtig. Wenn wir das davor machen würden, dann... Kann man auch draußen bleiben und erst danach kommen. Ja, das geht ja auch. Nicht kommen, aber auf jeden Fall dann nicht gehen. Wenn natürlich irgendwie Smackdown war, dann können sich viele im Publikum sagen, naja, jetzt kommt diese alberne NXT-Sendung nur mit den Frauen, da gehe ich dann halt. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt. Was ich vor allem gespannt bin, man hat diese Sendung ja wirklich irgendwie 6-7 Minuten Wrestling gerade mal so gezeigt. Und die andere Zeit alle durch diese zwei Challenges. Jetzt ist die Frage, wie will man das über 12, 13 Wochen halten? Weil man kann sich ja nun auch nicht jede Sendung so zwei lange Challenges ausdenken. Das bin ich mal sehr gespannt, wie man die Zeit füllen will. Ich gehe doch davon aus, dass es da irgendwie eigentlich nur Challenges gibt. Ja. Was interessant wäre, ist, das wäre allerdings, glaube ich, ein großer Fehler. Aber ich schließe das nicht aus, dass WWE das macht. Dass die dann dieser Staffel irgendwie so eine Art Frauenversion von Nexus dann bauen. Und dass dann also quasi diese NXT-Dieben, die Raw oder Smackdown-Dieben mal angreifen. Ja, das glaube ich nicht. Wobei witzig wär's. Naja. Mal gucken. Aber ich muss sagen, jetzt durch diese ganzen Notizen habe ich mir die Namen schon recht gut auswendig gelernt. Wenn ich jetzt mal drüber nachdenke. Also charaktertechnisch kann man sich die schon recht gut auseinanderhalten. Das muss man schon mal sagen. So, wir wollen weitermachen. Also auf Anhieb könnte ich jetzt Naomi, AJ, wie ist diese Russin? Alexana? War Aksana und wo habe ich sie hier stehen? Und diese Caitlin, die von Vicky? Maxine? Ja, Maxine habe ich kein Bild, da weiß ich nicht, wer das ist. Ja, das ist aber die Russin, die meintest du doch. Ich dachte, die heißt Aksana. Nee, Aksana ist wieder jemand anderes. Wer ist das denn? Ja, das ist die von Goldust. Ach so, und das ist nicht die Russin. Die heißt Maxine? Ja, die heißt Maxine. Ich glaube, die ist von den Bella Twins. Weiß ich nicht genau. Das passt ja gar nicht. Aksana wäre doch als Russin besser. Naja gut, ist ja auch egal. Aber ich habe, wie du merkst schon, ich kann die Namen und die Person noch nicht so richtig zuordnen. So 4, 5 Weiß ich zumindest, was das für Leute sind, auch wenn ich den Namen nicht weiß. Ja. So, lass uns mal weitermachen. Achso, ganz kurz, die Einschaltquote war etwas niedriger als bei der letzten NXT-Sendung von der zweiten Staffel. Aha. Aber nicht massiv. Also da waren die Leute. Ja, ist ja jetzt auch die erste Sendung. Man wusste vorher noch nicht, wie schlimm es wird. Ne? Man hat es ja jetzt erstmal geguckt und die Frage ist jetzt, wie wird es nächste Woche und so. Genau, da bin ich mal gespannt. Und wie wird die Arena gefüllt nächste Mal? Nicht, dass die irgendwie beim Finale dann 10% der Halle gefüllt haben und eine Einschaltquote von 0,2 oder irgendwie so. Ja. Mal sehen. So, dann müssten wir ja an sich auch mal weiter, ne? Ich sehe gerade hier auf meinem Telefon 1 Stunde 11 Minuten. Das ist ja ganz schön lang. Hey, der Witzka. Naja, okay. SmackDown vom 10.09.2010. Der Undertaker meint, Kane bei Night of Champions wie schon so oft vor sich selbst schützen zu müssen. Und er wird sich den Titel zurückholen. Und bei ihrem Aufeinandertreffen werden die Tore zur Hölle geöffnet. Und es wird keine Regeln geben, die sie es. Und keine Regeln kann sie stoppen. Denn es werden Kräfte freigesetzt, die können keine Regeln sie stoppen, sagen wir mal so. Und daher muss ihr Kampf ein No-Holds-Barred-Match sein, sagt der Undertaker. Und CM Punk kommt dann applaudierend raus und sagt, dass er in Undertaker einen gebrochenen, verletzten und absolut fertigen Mann sieht. Und der Undertaker meint, er sieht in CM Punk sein nächstes Opfer. Und es folgt, wie gewohnt, Rest in Peace. Ja, also das Promo hat mich nicht vom Hocker gerissen. Aber das tun Undertaker-Promos meistens sowieso nicht. Ich bin da nicht, also von seinen Promos bin ich irgendwie nicht der größte Fan. Das hat man jetzt halt einfach schon zu oft gesehen. Ja, es ging. Ich wurde nicht gelangweilt, es ging wohl. War vielleicht ein bisschen zu lang teilweise. Ja. Ich habe auch stark gekürzt in meinen Notizen, falls es aufgefallen ist. Aber egal. Aber egal. Jack Swagger besiegt MVP souverän nach dem Enkellock. Das muss ich sagen, das ist eine Fehde, die mich so richtig gar nicht interessiert. Ich finde es sehr schockierend, wie man Jack Swagger schon wieder ganz weit nach unten gezogen hat. Man wollte ihn ja jetzt so aufbauen zu dem Kurt Engel mit dem Enkellock und jetzt ist er schon wieder so ganz weit unten. Das ist schrecklich, man kann ihn jetzt auch, also das schaffen. Also ich bin mir sicher, in 5 Jahren wird Jack Swagger nicht ganz oben sein. Niemals und das schaffen das sie nicht. Das ist auch interessant, du hast recht. Also die WWE, die hält den irgendwie so ganz tief unten, aber obwohl das so ist, wenn der Jack Swagger auftritt, die Art und Weise, wie er auftritt, da denkt man immer, das ist jemand, der muss irgendwie im Main Event stehen. Das ist schon richtig, das denkt man immer, aber es ist von einem absoluten Top-Kämpfer. Aber die WWE macht ihn immer so fertig und wenn er dann selbst mal ein bisschen weiter nach oben ist, ist das teilweise lächerlich und dann wird er wieder nach unten gezogen. Und diese Fehde interessiert mich auch nicht großartig, aber man muss sagen, Jack Swagger hat MVP nach dem Ankle-Lock besiegt. Er hat ihn vorher mit so in dem Beinbereich da gegen die Ringtreppe gehämmert, beziehungsweise die Ringtreppe gegen die Beine von MVP und danach den Ankle-Lock angesetzt und ganz, ganz schnell hat MVP auch aufgegeben. So wenig mich diese Feder auch interessiert, so, also dieses Match war wirklich gut, es war nicht schlecht. 2,5 Sterne. Ja, war solide. Lay Cool sind wir Backstage, die sind sich nicht so ganz einig, wer bei Night of Champions gegen Melina in den Ring steigen soll und Kaval ist da ziemlich genervt von und Lay Cool veralbern dann den Kaval wiederum so ein bisschen und Kaval sagt, er muss sich vorbereiten, denn er hat ja heute ein Match. Ja. Alberto Del Rio besiegt Matt Hardy via Cross Armbreaker. 2,5 Sterne, war ein gutes Match, also vor allem Alberto Del Rio hat einiges gezeigt und auch Matt Hardy hat sich ganz wacker geschlagen. Ja, ich hätte auch gedacht, nachdem letzte Woche Matt Hardy da so fertig gemacht worden ist, dachte ich, na, der wird jetzt bestimmt auch verjobbt und das wird irgendwie so ein Jobber-Match, war aber durchaus ein Match so von zwei fast gleichrangigen Kämpfern. Glücklicherweise hat dann doch der Richtige gewonnen mit Alberto Del Rio. Ich fand das Match in der ersten Hälfte ein bisschen Wann machst langweilig. Du das schon wieder? Zum Schluss hat es mir dann besser gefallen. Ich fand es eigentlich ganz gut. 2,5 Sterne und nach dem Match will Del Rio noch einen weiteren Move zeigen. Doch Christian kommt da zu Hilfe und hetzt Alberto Del Rio weg. Und er meint, noch ist nicht die richtige Zeit, aber irgendwann einmal. Also können ja, das wir, ich ganz gut. Werden also, wir zwischen den Belohnen mal ein Match sehen. Zwischen Christian und Alberto Del Rio können, glaube ich, recht gute Matches werden. Vor allem auf jeden Fall schon mal ganz Christian sinnvoll. So gut ist auch eine gute Chance für Alberto Del Rio, um Es ist auf jeden Fall schon mal ganz sinnvoll, spätere Matches da hier so ein bisschen mit aufzubauen und da was in der Hinterhand zu haben, wenn man mal nicht weiß, was man machen will. Aber wo macht man die Matches? Weil ich glaube nicht, dass das sozusagen Pay-Per-View-Matches sind. Nö, nee, irgendwann mal SmackDown dann halt mal. Ja, hoffentlich kriegen sie da eine Chance, dann mal ein bisschen länger zu kämpfen, ne? Dass das nicht alles nur so 10-Minuten-Matches sind, sondern dass das vielleicht mal 10 Minuten ist ja okay. Match oder so machen. 10 Minuten ist ja okay. Bisschen länger wäre nicht schlecht. Nee, aber 10 Minuten sind schon ganz okay. Drew McIntyre. Länger wäre nicht schlecht, ne? Nein, aber 10 Minuten sind schon ganz okay. Achso. Drew McIntyre besiegt Kaval via Future Shock DDT. Kaval hat sich aber sehr gut geschlagen, hat auch einige sehr, sehr tolle Moves gezeigt. Ich muss sagen, Kaval, der ist wirklich super im Ring. Und ich hoffe, wenn der da nach Köln kommt, dass er bei den Hausshows auch solche Sachen zeigt. Ja, ich hoffe. Hat man gemerkt, sobald er dann im Angriff kam mit seinen Kicks. Da war schon das super. Sofort da. Ja. Ich fand es vom Booking ein bisschen ärgerlich, dass er jetzt gleich sein erstes Match dann gegen Drew McIntyre und dann verliert und damit. Aber er wurde stark dargestellt gleich, gesagt wird, so auf dem Niveau ist er noch nicht. Ich hätte das besser gefunden, wenn man jetzt erst irgendwie so ein paar Aufbaukämpfe gegen, weiß ich nicht, so Chris Masters oder so Leute, die er halt auch eindeutig besiegen kann. Ja, andererseits wurde er gut dargestellt und man könnte durchaus nochmal ein zweites Match jetzt bei der nächsten Sendung machen, wo er vielleicht durch ein bisschen Hilfe oder so ein bisschen Unfairness, ja, Unfairness wahrscheinlich eher nicht, irgendwie ein bisschen durch Laykuls Hilfe da gewinnt. So, und Laykul kümmern sich nach dem Match noch um ihn, also verfeindet sind die doch noch nicht so ganz. Noch nicht. So, Vicky kommt mit Caitlin raus. Und sich gerade nochmal überlegen, ob NXT denn doch nicht davor gemacht wurde. Wenn Caitlin jetzt schon mit rauskommt, man weiß das nicht. Oh, egal. Das spielt wahrscheinlich überhaupt keine Rolle. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Aber weil die machen das wahrscheinlich auf jeden Fall so, wie es im Fernsehen in der Reihenfolge gezeigt wird. Das heißt, ich glaube, das ist ihnen relativ egal, ob es davor oder danach aufgezeichnet wird. Ja. Auf jeden Fall folgt dann ein Tag Team Match. Und es ist ganz schön, Kofi Kingston gegen Dolph Ziggler nicht nochmal im Single Match zu sehen, weil das habe ich so langsam auch oft genug gesehen. Kofi Kingston und Chris Masters besiegen Dolph Ziggler und Chavo Guerrero via Trouble in Paradise. 2 Sterne. Ich habe den Verdacht gehabt, dass eventuell Caitlin und Vicky Guerrero zusammen rauskommen, dass sie da irgendwie so eine Storyline vorbereiten, dass der Dolph Ziggler dann irgendwann die Vicky Guerrero dahinter geht und damit dieser Caitlin da irgendwie zusammenkommt und es deshalb zu irgendwas zwischen. Und Vicky holt sich dann irgendeinen anderen Wrestler, der dafür Rache nehmen soll und irgendwie sowas wird da vorbereitet. Also der Chavo Guerrero, der lief ganze Zeit so ein bisschen da. Der Chavo, der lief ganze Zeit so ein bisschen neben der Caitlin her. Vielleicht kommt da ja auch noch was. Man weiß es nicht. Aber das wäre natürlich Verschwendung, weil Chavo ist, weiß nicht, den können sie im Prinzip, ich meine, ist ja gut, dass er einen Job hat und Geld verdient, aber im Prinzip brauchen sie den nicht. Ne, ist richtig, aber den lassen sie halt da, ne? Eddie Guerrero und etc. Big Show interviewt sich als Josh Matthews selbst. Das war als absolut überflüssig. Ja, das war so dieses typische kinderfreundliche Material. Kelly steht dann auch noch neben und dann kommt Josh Matthews da und sucht sein Mikrofon, was Big Show dann unter seinen Arm hat und so weiter und so fort. Da müssen wir nicht näher zu kommen. Ja, also das fand ich albern. Undertaker gegen CM Punk im Main Event bekommt ordentlich Zeit, muss man schönerweise sagen. So 12 Minuten, 14 Minuten ging das wohl. Und Undertaker besiegt CM Punk. Und zwar CM Punk zeigt GTS, will dann das Cover zeigen, aber Undertaker nimmt ihn dann in diesen Hell's Gate Submission Move, wo Punk dann noch aufgibt. 3 Sterne, fand ich sehr schön. Und als Undertaker dann am Ende noch ein bisschen wie soll man sagen, da seine Position im Ring einnimmt, nach dem Match kommt das Pyro von Kane und er lacht im Hintergrund. Und es ist alles im roten Licht und Undertaker ist verwirrt. Ja, das Ende war ein bisschen komisch. Tatsächlich ist es ja so, dass die WWE das Night of Champions glaubt, dass das sogenannte Money Match, also dass wegen dem die Leute da den Pay-Per-View kaufen, Undertaker gegen Kane sein wird und nicht die Six-Pack Challenge von Raw. Das sieht man ja auch in den Promos, dass für den Pay-Per-View, dass das Match immer als letztes quasi als Main-Event beworben wird. Und ja, das denke ich auch mal. Ich glaube nicht, du richtig, dass die Leute im Jahr 2010 jetzt wegen Undertaker gegen Kane ein Pay-Per-View kaufen? Ja. Es war nur als Beispiel. Ich weiß sowieso nicht, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das so ausschlaggebend ist, was ein Pay-Per-View-Main-Event ist, ob man sich den dann kauft. Ich weiß nicht, ob die Leute da so drauf gucken, ganz ehrlich. Das mögen vielleicht ein paar Leute machen, die da, aber so generell als Wrestling-Fan verfolgt man eigentlich doch jeden Pay-Per-View. Ich weiß nicht, ob das, ist natürlich teurer in den USA, ist wirklich teuer, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, ob man dann auf die Pay-Per-View-Main-Events guckt und darüber dann entscheidet, ob man den Pay-Per-View kauft oder nicht. Ich kann mir das bald nicht vorstellen, ob das so ist. Ich glaube, das ist bei richtig guten Matches ist das so. Ich glaube, dass ganz viele die letzte WrestleMania wegen Undertaker Shawn Michaels gekauft haben. Ja, da schon, aber ich meine jetzt so riesige Matches, die werden dann ja wirklich nur bei WrestleMania. Ich glaube, so bei den normalen Pay-Per-Views ist eigentlich nicht großartig was, wo ich jetzt sagen würde, super, wegen dem einzelnen Match muss ich mir jetzt unbedingt den Pay-Per-View kaufen. Ich glaube, das ist eher so Gesamtaufbau und Card und nicht unbedingt ein Main-Event. Ja, heute ist das wahrscheinlich so. Also früher, denke ich, war das anders. Also da gab es ja auch dann so Matches wie, weiß ich nicht, Stone Cold Steve Austin gegen Undertaker oder Austin gegen Rock oder Rock gegen Hogan und solche Geschichten. Ich glaube, da hat man noch schon wegen der Einzelmatches eher gekauft. Heute, glaube ich, hast du recht, heute ist es eher so, dass man sich die gesamte Karte anguckt und daraufhin dann entscheidet. Und wenn dann drei oder vier Matches drin sind, die einen interessieren, ich denke mal, dann kauft man den halt. Ja, denke ich auch mal so. Insgesamt der Aufbau eher was Dramatisches. Oh. Ich würde mir jetzt Block B, Reihe 6, Platz 16 kaufen. Was sagst du dazu? Wo jetzt? Am 2.10. ist ja im Hangar Nummer 5 wieder European Wrestling Promotion, EWP. Aha. Habe ich dir eine E-Mail zugeschickt. Aha. Ja. Ja, das ist genau. Ja deine Sache. Ich kann das schlecht einschätzen, wie man da so sitzt. Ja, von der Reihe ist das gut, oder? Ja, das denke ich doch mal. Ich kann das schlecht einschätzen, wie man da sieht und sitzt. Ich war da ja noch nie. Das ist so klein, da siehst du eigentlich auf jedem Platz halbwegs gut. Ja, dann mach das doch. Ich werde jetzt mal die Karte hier bestellen, wo ich das vergesse. Ist mir nämlich gerade so, Thomas. Jetzt Ja, die Porzell-Karte gekauft und da hatte ich das vergessen. Und ich laufe da morgens immer an dem Plakat mit der Werbung vorbei und dann denke ich immer, denk dran, du musst das noch bestellen. Ganz wichtig, wir müssen noch unsere Wochenwertung abgeben für diese Woche. Zu Raw, SmackDown, NXT. Raw fand ich gut, gefiel mir gut. NXT war okay. Und SmackDown gefiel mir auch recht gut diese Woche. Wirklich ziemlich gut eigentlich. Ich habe mich gut unterhalten. Ich gebe dieser Woche 3,5 Sterne. Thomas, ich glaube, ich habe letzte Woche 3 Sterne und du 2,5 gegeben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ich habe gerade spontan gedacht, ich gebe der Woche 3 Sterne. Okay, 3 Sterne von Thomas. Ja. Hätten wir das auch. Also insgesamt fand ich, das war das Falsche, insgesamt fand ich, Raw hat mir sehr gut gefallen. Ja. SmackDown fand ich gut. Ich bin fast am Überlegen, was ich denn jetzt besser fand. Ein paar Längen. Ich muss sagen, bei SmackDown gefiel mir das diese Woche sehr gut, dass sie wirklich 3-4 Matches mit einer ordentlichen Länge hatten, die auch ganz schön waren. Das ist ja wieder eigentlich das, was man bei SmackDown auch sehen will. Wirklich mehrere Matches mit einer schönen Länge und die gut sind. Ja, bei SmackDown gab es so ein paar Kleinigkeiten, die mich geärgert haben. Also zum Beispiel, dass Kabal nicht gewonnen hat mich geärgert. Ja, fand ich jetzt nicht so dramatisch. Das Jack Swagger MVP-Match fand ich jetzt auch nicht überragend, muss ich sagen. Fand ich auch ein bisschen schade, wie gesagt, dass Jack Swagger da im Moment so verheizt wird. Also, so, dann sollten wir ganz schnell zum... So ein paar Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen hat es mir schon gefallen. Dann sollten wir zum Schluss noch schnell unsere kleine Literatur- und Musikrunde hier machen. Ja. Ich habe ja schon ein bisschen was erzählt. Ja, du hattest von dem Philipp, wie heißt er weiter? Ja, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Nee, ich auch nicht. Poisel oder Poisel, ob das ein bisschen Französisch... Er kommt aus Ludwigsburg, ich weiß nicht, ob das französischer Einschlag ist. Ich hatte das Album auf jeden Fall auch schon in der Hand. Ja. Ja, ansonsten kann ich sagen, dass dein Album gekauft wurde. Welches Album wurde gekauft? Ja, was du dir gewünscht hattest. Ich gewünscht habe. So zweideutig mäßig. Ach so. Ja. Ja, ich habe das heute auch gesehen, aber ich kaufe mir jetzt ja erstmal keine Musik. Also wie gesagt, Steve Poisel, aber so aktuelle Musik habe ich jetzt bewusst nicht gekauft. Ich hatte noch kurz überlegt heute, ob ich mir die neue von Weezer kaufen soll. Da gibt es ein neues Album, irgendwie das heißt, wie heißt das, irgendwas mit H. Aha. Hurry oder irgendwie so Hurley, weiß ich, glaube ich. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ach so, ja, weiß ich, was du meinst. Kenn ich das Cover von, ja. Das Cover ist ganz witzig, mit dem dicken Mann vorne drauf. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber... Der erinnert mich so ein bisschen, und zwar, das ist ganz interessant, der erinnert mich an diesen einen Kerl, der bei Lost mitspielt, und ich meine, dass der auch Hurley heißt. Ist der das wahrscheinlich? Ja, ne, kann sein. Ah, das passt zu Weezer, das könnte sein. Da müsste man mal auf dem Innen-Cover oder in diesem Booklet gucken, ob da irgendwie was dazu steht. Oder müsste man mal auf die Songs gucken, ob da irgendwas zu aufpasst. Da muss man aber aufpassen, falls du auf den Gedanken kommst, dir das zuzulegen, dass es da eine Deluxe Edition gibt, wo tatsächlich 4 zusätzliche Songs drauf sind. Ja, erstmal habe ich jetzt genug. Da würde ich dann tatsächlich eher auf die Deluxe Edition gehen. Ja, ich habe mir ja auch nochmal ein neues Album für mich selber gekauft und das, was ich dir gekauft habe, was du dann natürlich bekommen wirst, das werde ich mir natürlich auch noch vorher anhören. Ja, das kann man bei CDs ja gefahrlos machen, die können ja nicht abnutzen. Nein. Vielleicht mache ich es mir auch noch auf iTunes. Was hast du denn für dich gekauft? Ich habe mir für mich das neue Robin-Album Body Talk Part 2 gekauft und habe das heute Morgen zum ersten Mal mit Texten konzentriert gehört. Liegen die Texte bei oder hast du aus dem Internet? Die Texte liegen wie schon bei dem ersten Album nicht bei. Es ist von der Aufmachung her, außer natürlich von dem Cover, eigentlich ziemlich so genau das gleiche wie beim ersten. So, ich hab's gehört. Es ist nicht so gut wie das erste. Also hat der Mensch vom Sunday Service Podcast recht gehabt. Der hatte ein Stück gespielt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es hieß. Das hat mir gut gefallen. Da hat er dann aber auch hinterher gesagt, das wäre dann auch das beste Stück. Der erste Teil hätte ihm besser gefallen. Dieses hier wäre ihm ein bisschen zu glatt, reiner Pop. Quasi. Ja, und zwar, ich war auch wie das erste. Ja, warten Sie mal eben. Ja, ich hatte das dann ja gehört und ich muss sagen, es sind wirklich 2-3 Songs, die sind sehr, sehr gut. Die sind auf dem Niveau der ersten Platte wirklich am besten gefallen, hat mir das ganz interessant. Hat mir der letzte Song, das ist eine Akustikversion, und zwar gab es das auf dem ersten Album auch schon, da gab es die Akustikversion von Hang With Me, was jetzt in der fertig gemischten Version auf dem zweiten Album war, und dann ist jetzt hier wieder eine Akustikversion, was dann wahrscheinlich in der vollendeten, fertig gemixten Version auf dem dritten Album wieder drauf ist. Und das hat mir wirklich am besten gefallen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also diese 3 Alben, ich denke, die sind alle 3 schon fertig, weil ich hatte das, beziehungsweise Mama hatte das dritte Album schon mal im Frühstücksfernsehen auf Sat.1 gesehen. Also ich denke, die sind alle schon fertig. Ist das zweite wieder von der Laufzeit, so wie das erste ungefähr eine halbe Stunde? 33 Minuten. Und mir kam das so ein bisschen schnell produziert vor teilweise. Es wirkte teilweise, ja, weiß ich nicht, fehlte teilweise so ein bisschen das gewisse Etwas. Die Texte waren, es gab einen Song, da zwei Songs gab es, da war nicht wirklich viel Text. Das wirkte so ein bisschen Füllmaterial. Also es ist kein schlechtes Album, es ist immer noch ein sehr gutes Album, aber nicht ganz so gut wie das erste. Aber schlecht auch nicht. Also ich kann es immer noch empfehlen. Ja. Mal gespannt und muss mal abwarten, ob das dritte dann wieder besser wird als das zweite. Ja, also schlecht war es nicht, es war gut. Richtig schlecht ist es aber nicht, oder? Nein, auf keinen Fall. Es ist immer noch ein gutes Album, aber es ist halt nicht mehr... Also dem ersten Album habe ich 4,5 Sterne gegeben. Ne? Also so weit ist es dann nicht mehr. Es sind so 3,5, 3 Viertel. Ja, das ist ja immer noch ziemlich gut. Ja. Ja, das wäre das, dann habe ich das John Grisham... Musik, ja, von der Musik her noch eine Ergänzung übrigens, weil fiel mir gerade ein, wo du gerade mit den Texten anfingst. Es gibt bei dieser Philip Poisel CD, eigentlich bei beiden, da gibt es kein Booklet mit Texten, was ein bisschen schade ist. Die gibt's im Internet. Es gibt eine Philip Poisel Fanclub-Seite, wo die Texte, also da musst du nicht auf diesen komischen Textsuchseiten rumsuchen und hast alle falschen Texte, sondern... Es gibt eine sehr schöne Fanclub-Seite von irgendwelchen Leuten über ihn und darin sämtliche Texte auch schön hinterlegt. Ja, also ich habe da auch schon mal nach den Texten geguckt heute Morgen, wahrhaftig, und ich habe die auch gefunden. Und zwar gucke ich momentan gerne sehr gerne auf lyrics.wikia.com, eine sehr schöne Seite. Da gibt es auch viele Texte. Unter anderem habe ich da auch die Virginia jetzt Texte so ein bisschen nachgelesen. Ich habe mir heute nämlich noch das. Das ist die Seite, wo man nicht rauskopieren kann, ne? Die sind immer nur als Bilder, oder? Ja, das ist ganz interessant. Angeblich geht das nicht. Ich habe das allerdings geschafft mit dem iPod. Da geht das mit. Ich glaube, normalerweise so am PC geht das nicht, aber mit dem iPod kann man das wahrhaftig machen. Ja, ich meinte nämlich, ich hätte die mal auf dem Computer irgendwie geöffnet Ja, und das meinst du die richtige gut, da Seite? waren die quasi wie Bilder, da konnte ich die Texte nicht rauskopieren und weil ich nicht die ganze Zeit vom Computer sitzen bleiben wollte, sondern ich wollte die dann eigentlich ausdrucken. Ich sagte, nee, jede Seite einzeln drucken finde ich auch, das ist zu blöd. Piep. Du wolltest gerade noch, glaube ich, irgendwas zu Büchern erzählen. Ja, ich habe das John Grisham Kurzgeschichtenbuch so endlich so gut wie durch. Bin vor der Aufnahme bei der letzten Geschichte angefangen. Hat mir bisher sehr gut gefallen. Was? Sehr gut. Gefiel mir bisher sehr gut. Waren so jetzt, ja, waren größtenteils eigentlich recht gute Stories. Ich hatte jetzt eine, die habe ich übersprungen, wahrhaftig. Ansonsten fand ich die alle sehr gut. Zwei Geschichten, die sind mir jetzt so stark im Gedächtnis geblieben, die fand ich sehr gut. Ist wirklich schön. Und dann habe ich noch zwei andere Kurzgeschichtenbücher. Eins habe ich mir ausgeliehen, eins habe ich gekauft. Was ist denn ausgeliehen? Wart ihr in der Bibliothek? Nein, bei Oma und Opa, bei Oma waren wir. Ach so, was hast du dir ausgeliehen? Das von Schieber? Ja, genau. Hast du das schon gelesen? Nee, noch nicht. Ich werde nämlich erst das erste Buch von dem netten Herrn lesen. Hat Oma irgendwas erzählt zu dem Buch? Hatte sie das schon gelesen? Nee, das hat sie nicht gelesen. Sie wusste auch gar nicht, wo das stand. Ich musste erst mal selber suchen, bis ich es da hinten in der Ecke gefunden habe. Ja, das habe ich ja gehört. Also ich finde das hervorragend. Nee, also ich habe ja Aber dazu. es ist sehr hart. Also es ist im Prinzip so ein bisschen, es ist auch hart deshalb, weil es ja alles auf echten Sachen basiert, weil sowas ja in der Form richtig passiert ist. Es erinnert manchmal so ein bisschen, im Stern sind manchmal so solche irgendwie Kriminalgeschichten von echten Kriminalfällen in der Reportage. Teilweise erinnert es ein bisschen an solche Sachen. Aber Nee, ich also ich finde habe. es sehr spannend und sind ja alles Sachen, die so in der Gesellschaft passieren. Deshalb finde ich es auch ein wichtiges Buch. Ja, also ich habe dazu ja noch das erste Buch von dem, Verbrechen, und das werde ich natürlich erst lesen, denn das werde ich auch nicht behalten. Ne, das ist gebunden. Broschiert gibt es noch nicht. Das wird dann auch noch weiter verschenkt, also das werde ich dann zuerst lesen. Wem schenkst du denn das? Na, das sage ich noch nicht, du. Ich habe da so eine Idee. Ja, Oma wollte das ganz gerne haben, hat sie mir gesagt. Das wäre auch eine gute Idee. Ja, Oma hat gesagt, sie wollte das ganz gerne haben, deshalb dachte ich, schenke ich ihr das dann mal. Ja, Ja, ich. was liest du Kann denn ich auch noch gerade? sagen, was ich gelesen habe? Oder liest du, hast du noch ein anderes Buch? Ne, ich könnte noch sagen, dass ich nebenbei noch das Buch mit dem Herrn, der da ohne Internet 6 Wochen lang war, das hatte ich mal nebenbei angefangen, das lese ich also auch noch nebenbei. Und ist das immer noch so gut wie am Anfang? Ich habe noch nicht viel weiter gelesen, aber es ist nicht schlecht. Ja, ich habe das ja auf meinem E-Book-Reader und ich habe ja nächste Woche eine Dienstfahrt, deshalb lese ich dieses Buch absichtlich im Moment nicht weiter, weil das lese ich dann halt erst, wenn ich unterwegs bin. Und ich habe jetzt zu Hause ein gebundenes Buch fertig gelesen von Tim Parks. Es ist ein bekannter Romanautor, von dem muss ich, glaube ich, mal einen Roman lesen, weil das ist jetzt eher ein Sachbuch. Das hieß irgendwie Die Kunst stillzusitzen und da ging es um, der ist relativ krank geworden und der berichtet dann so ein bisschen über seine Krankheit. Das klingt eigentlich vom Thema her nicht so prickelnd. Da stand dann, da hatte ich einen kurzen Bericht im Stern gelesen und der Bericht klang dann, da stand dann auch so sinngemäß drin, aber lass mich davon nicht abschrecken, denn das ist super geschrieben. Und das habe ich dann auch wirklich in der Woche durchgelesen, obwohl das fast 400 Seiten hatte. Das war auch wirklich super geschrieben. Das habe ich gestern Abend beendet. Und dann habe ich jetzt angefangen, ein Krimi. Da habe ich mir tatsächlich das Taschenbuch gekauft. Ab und zu, wenn ich ein Krimi sehe, kaufe ich mir das dann jetzt eher als Taschenbuch, denn als E-Book. Dann kann ich das Oma geben, wenn ich das durch habe. Weil die liest ja im Moment sehr viel. Deshalb kaufe ich wieder ein bisschen mehr als Papier und nicht als E-Book. Ja, für E-Book bin ich ja sowieso so nicht so. Da kann man nichts verkaufen und da gibt es nicht alle Bücher für. Naja, also das überzeugt mich nicht so. Also ich finde es toll, aber Also das mit dem Weitergeben, das ist halt so. Aber für um halt unterwegs zu lesen, im Zug zu lesen und so finde ich toll. Und auch zu Hause. Ich kann damit zum Beispiel das E-Book-Teil ist irgendwie bequemer, also wenn ich zum Beispiel im Bett liege und lese, irgendwie bequemer zu halten und Ja, das glaube ich schon, aber ich weiß nicht, also da kann ich ja nichts weiterverkaufen an Büchern, ich weiß nicht, das wird finanziell nicht möglich. Ja, das kann sein, also wie gesagt, deshalb wegen des Weitergehens habe ich jetzt auch dann ne, wieder mal was als Papierbuch gekauft, und zwar hatte ich das auf Amazon gesehen, das war bei den war ein Krimi von einer deutschen Autorin, die heißt Nele Neuhaus, und das Buch heißt Schneewittchen muss sterben, das war relativ weit oben da auf der Liste von Amazon. Verkaufsliste, und das hatte ganz, ganz viele 5-Sterne-Wertungen. Also nicht so die üblichen 3, 4, die man immer hatte, sondern etliche. Und das habe ich jetzt angefangen zu lesen, das fängt sehr gut an. Da geht es um einen Mörder, der aus dem Gefängnis entlassen wird. Der hat seine 15 Jahre da abgesessen und kommt dann in sein kleines Dorf in Taunus zurück. Und das ganze Dorf fängt jetzt an zu reden, und das ist alles ein bisschen, komisch, dass der Mörder einfach so zurückkommen kann. Und so weit bin ich noch nicht, das steht dann aber hinten drauf. Da verschwindet dann wohl noch irgendwie in diesem Ort ein anderes Mädchen oder zwei Mädchen, und dann glauben die natürlich alle, dass er der Mörder ist von denen. Mhm. Also das gefällt mir bisher ganz gut. Und dann habe ich mir heute in der Stadt noch ein neues Buch, weil das dann das letzte ist, was ich habe, mitgenommen. Da hatte ich einen Artikel im Rolling Stone gelesen. Das heißt Lokalhelden von Jörg Harlan Rohleder. Und das ist irgendwie so eine Geschichte von Aufwachsenden in den 90er Jahren. Also Kurt Cobain und diese ganzen Geschichten. Also ist wahrscheinlich auch ein recht musikalisches Buch, weil der Autor, was steht da hinten? Der Autor ist Mitglied der Chefredaktion des Musikexpress. Das war eigentlich auch das, weshalb ich gesagt habe, oh, das könnte ja interessant sein, dann kommt da bestimmt viel Musik vor. Das ist dann immer, das lese ich ganz gern. Ich muss sagen, also ich habe schon nicht nur gern Musik, sondern ich lese auch gern mal was, wo ein bisschen mehr Musik vorkommt. Das ist, glaube ich, eher so ein bisschen die Richtung Hartmut und ich, nicht ganz so witzig und anspruchsvoll wahrscheinlich. Nee, ich muss sagen, ich habe schon recht lange kein Krimi mehr gelesen. Muss mir mal wieder ein Krimi holen. Ja, ich hatte jetzt auch dieser von Nele Neuhaus ist jetzt seit längerem wieder ein Krimi, und muss sagen, jetzt habe ich heute Morgen dann gleich die ersten 30, 40 Seiten gelesen, und das fand ich auch dann gleich wieder toll. Das ist so ein bisschen wie beim Wrestling, als ich dann mal 2 Wochen gar nichts geguckt habe. Ja. So, jetzt habe ich noch die letzte Tasse Tee hier. Und wir sind jetzt bei 1,39 auf meinem Handy. Wo bist du denn in deiner Aufnahmezeit? Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich habe hier keinen direkten Blick auf das Studio. Wir sollten dann mal zum Ende kommen, oder? Ja, sehr interessant, dass wir heute wieder ein bisschen den Ausblick machen. Heute Abend kommt Klitschko gegen Samuel Peter. Ja, das guckt ja keiner. Heute Abend kommt Solitary. Solitary, das große Finale. Heute Abend kommt Solitary, das große Finale. Das ist natürlich toll. Oh ja, wir müssen noch ein Thema ganz wichtig aufgreifen. Ich glaube, dann würde ich mir, falls ich mich dagegen entscheide, zu diesem Konzert zu gehen, gucke ich mir, glaube ich, heute Abend lieber die Mike Krüger Live-DVD an. Oh Gott. So, wir müssen an der Stelle noch ganz kurz eine Sache einschieben. Denn ich habe ja von Chris netterweise einen Link bekommen zu dem Ringside-Forum hier, wo er nochmal was zu der Aktion... Habe ich in dem Kommentar von Chris gehört. Ja, wo er nochmal was zu dem aktuellen Geschehen und was da so los ist mit den Folgen, warum da nichts kommt, steht in diesem Forum von dem Bruns persönlich geschrieben. Ringside-Status Christian Bruns vom 25. August. Und ich werde das jetzt einfach mal vorlesen. Bevor du das vorlegst, Chris hatte ja noch angekündigt, dir eventuell dazu auch noch irgendwie eine E-Mail zu schreiben. Hat er das gemacht? Ja, das ist korrekt. Okay, und gibt es da noch über den Link hinaus weitere Informationen? Da sage ich jetzt mal nicht zu. Okay. Das können wir privat besprechen. Von Christian Bruns zu dem Ringside-Status hier in dem Forum. Zugegebenermaßen lief alles in den letzten Wochen etwas verzögert ab und die Infos waren auch rar, deshalb habe ich mir nun vorgenommen, euch zu updaten, wann es wieder mit Ringside weitergeht. Problem, nach einem Umzug fehlt es noch an der nötigen ISDN-Leitung. Nein, Skype bleibt bei uns auch weiterhin keine Option. Ich möchte dieses leidige Thema nun nicht zu weit ausholen, aber der aktuelle Stand ist, dass es eben die für uns nötige Verbindung zum Ende nächster Woche wieder geben wird. Sofern es Neuigkeiten gibt, werde ich sie diesen Thread ergänzen und später schreibt er noch, dass er am 13. September, also ich glaube am kommenden Montag ist das, ja, wieder diese Internet, diese Leitung bekommen sollte eigentlich und dass da dann vielleicht wieder Folgen kommen und wenn da dann auch wieder regelmäßig Folgen kommen, könnte ich mir vorstellen, da wieder ein Abo abzuschließen. Ja, ich denke da auch, also Ringside, nachdem ich das so lange nicht gehört habe, würde mich auch mal wieder reizen. Es ist schön, aber also ich habe Podcast höre, weiß ich nicht, ob ich mir ein Abo, was mir auch immer noch nicht gefällt, ist, dass sie es nicht hinkriegen, so wie Dropkick Drama, dass man es einfach über iTunes abonniert, weil das ist doch deutlich bequemer, als immer zu gucken und sich dann die einzelnen Folgen selber runterzuladen und dann ins iTunes zu importieren. Das weiß ich nicht, bin hier, also da müsste ein bisschen was mal machen, technisch, das ist ja nun auch nicht so schwierig. Nee, das stimmt, das habe sogar ich selbst hinbekommen. ne, das ist richtig, aber na, also wenn sie dann da wieder hinbekommen, da regelmäßig Folgen zu machen, dann, ich habe ja auch sonst keinen Podcast abonniert, dann würde mich das freuen. Ja, also müsste, wie gesagt, würde ich drüber nachdenken, aber grundsätzlich fände ich, wäre das fürs Wrestling in Deutschland eine gute Sache. Ja. So, dann hätten wir das auch besprochen. Thomas, hast du noch irgendwas? Also, du wolltest ja noch was sagen, Thomas. Was wollte ich denn noch sagen? Ja, wenn dir das gleich nicht einfällt, dann ist es zu spät, du. Nee, ich wollte noch was sagen. Und zwar habe ich gerade, als ich die Karten für die EWP bestellt habe, hier live, da habe ich als Schlagwort eingegeben in Eventim Wrestling. Und da ist mir aufgefallen, da kommen ja ganz komische Ergebnisse. Es gibt beispielsweise am 25.09. ein Event in Nürnberg, das nennt sich NBD Trash Wrestling. Die Szene kloppt sich. Oh. Ja, das klingt noch was schön für mich. Da gibt es bestimmt irgendwie so hier Mülltonnen und sowas. Das klingt irgendwie nach ganz üblem Backyard Wrestling, oder? Klingt gut. Ist in Nürnberg, ja, da komme ich leider nicht hin. Ich gebe jetzt mal NBD Trash Wrestling hier in Google ein. Nee, bei YouTube. Weil in Eventim sieht man gar nichts. MySpace Profile for Elnas Amiraslani. Boom Bang, bekloppte Klopperei. Ach, ja, das klingt gut. Im Kurt-Magazin Nürnberg von 2009, also die scheint es ja schon länger zu geben. Abendzeitung, völlig bekloppt. Nürnberger Musiker als Wrestling-Star. Ist ja komisch. Okay. Also, jetzt gehen wir da mal. Schon sehr interessant. Okay, Also hier, pass auf, hier gibt es einen kurzen Bericht von, weiß ich nicht, hier steht 12. September, das ist wahrscheinlich vom Vorjahr, aber das muss man ja mal gelesen haben. Das ist, also das, wenn ich da so auf einen Blick soll, das ist ja super. Also pass auf, am 12. September ist es jedenfalls soweit. Die ultimativen Fighter aus Nürnbergs Musik- und Nachtlebensszene werden sich zur Schlacht im Löwensaal treffen. Da werden sich dann zum Beispiel Bonanza B, der eigentlich ein Berliner Vogel ist, und des Teufels räudiger Winkeladvokat, ein Wolf im Schafsfeld, gegenüberstehen. Oder die Brauereigeule vom Gostenhof und Mr. Hell zeigen Kate Caputo, der radioaktiven Frau von Willy Penner, was ein 1A Flying Clothesline ist. Ach du Schande. Und hier, pass auf, eine fleischgewordene Kampfmaschine mit dem feinen Gimmick Fresh Flash Prince of Frischfleischpeitsche. Oh Gott. Ist ebenso den ein oder anderen Pfeildreiber vom Stapel lassen, wie das kurzeigene Tag Team The Ugly Bird, aka Koloss Karlovic und King Colibri Leg Drops. Wie heißt die Liga? Heidewitzka, das ist ja eine Katastrophe. Wie nennen die sich? Sowas kommt raus, wenn man Wrestling bei Eventim eingeht. Wie nennen die sich, die Liga? NBD Trash Wrestling, also Nürnberg Trash Wrestling. Und es gibt gibt eine Dragon Gate Tour in Oberhausen. 12.09. Na, das ist ja morgen. Dann müssen wir ja morgen noch schnell nach Oberhausen. Und es gibt Wrestling Legends Tour. Was ist das denn schon wieder? Das ist doch bestimmt wieder eine angekündigte Tour, die dann kurzfristig ausfällt, oder? Ja, dabei wollen wir auch belassen. Thomas, dir fällt wirklich nicht ein, was du noch sagen wolltest. Hier, pass auf, bei der Wrestling Legends Tour sind auf dem Cover, ich erkenne mal Tatanka, Marty Jannetty, El Snow, der eine sieht aus wie der Barbarian, Doink the Clown sehe ich, das ist doch auch alles hier, das stimmt doch alles nicht. Naja, gut. Also, wo sind wir denn jetzt gerade? Jetzt müssen wir mal zum Ende kommen. So, ja, Thomas. Thomas, dir fällt wirklich nicht ein, was du noch sagen wolltest. Palim. Nein, dir fällt es wirklich nicht mehr ein? Ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Nee, okay, dann wird der Titel leider nicht so heißen, wie du das leider, wie du das vorgeschlagen hast. Hurra! Nein, das war jetzt nicht richtig. Er sagt ja immer, hurra! Na, das ist jetzt leider zu spät, Thomas. Jetzt muss ich mir was anderes... Es ist zu spät, jetzt muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich hätte ja einen Vorschlag, aber den sage ich dir nicht. Aha. Okay. Ja, das war unsere Sendung. Recht lang geworden, muss ich mal so sagen. Ja, ein bisschen zu lang wahrscheinlich, aber nächstes Mal wieder kürzer. War eigentlich nicht beabsichtigt, aber trotzdem verabschiede ich mich jetzt nach geschlagenen... Oh Gott, ich will gar nicht auf die Uhr gucken. Glücklicherweise sind wir jetzt schon um 3 angefangen hier aufzunehmen, sonst wäre das wieder schrecklichst spät geworden. Ja, und genau, Mirko will auf jeden Fall nachher in der Sportschau den Sieg von Hannover 96 gegen Leverkusen sich angucken. Nee, das interessiert mich eigentlich eher weniger. Ach so. Aber ich verabschiede mich von euch und Thomas nennt jetzt seine bekannten Worte, damit wir hier Schluss machen können. Nee, nicht die. Palim.